Ja. Ja. Aber kann man ja mal anders machen lassen. Stimmt. Und dann immer nur so. Also ich sag jetzt mal bei mir in der Ecke, da steht ein größeres Ladenlokal leer. Da könnte man mal eine schöne interessante Kneipe machen, wo die Musik läuft, die Johnny alles. Jetzt musst du die Ecke noch sagen, wo das ungefähr ist. Prenzlauer, Bötzow-Ecke, Hufelandstraße. Und bei mir steht auch eine Kneipe leer, wo ein Laden dringend gebraucht wird, wenn ich jetzt die Straßen wüsste. Die sollen sich mal eigentlich vorher bei mir melden. Na, jedenfalls an dieser Brücke da. Die sollen mal eine Playlist schicken. Paul linke Ufer, Ecke Olauer, da ist auch eine Kneipe frei. Also es ist auf dem anderen Ufer, Maybach-Ufer-Ecke. Super, zwei Immobilienmakler. Provision, was ist denn bei Gewerbeimmobilien? Genau. 3 Monatsmieten. Warte mal. Mann, ey, ach, ich wollte dir doch verzeihen. Kick mal! Ach, Crass hast du dir gekauft. Cool. Mann, ey, die sind aber echt ziemlich gut. Du hast die dargestellt als eine volle Pulle Tantenband. Die sind nicht gut, Junge. Klar sind die gut. Doch, die sind gut. Nein, doch, die sind super. Die sind nicht. Die sind großartig. Wobei, das ist ja schon eines der Spätwerke, Penis Envy. Ist eins der Spätwerke, ja, aber das ist toll, da lassen sie nur die Frauen singen. Finde ich sehr sympathischen Ansatz. Die haben, das sind Leute, die in einer, die haben in so einer WG irgendwo im Umfeld von London gewohnt, waren super Hippies und da waren die ganzen Punkrocker total enttäuscht von, als sie das rausbekommen haben. Dass die Hippies alle dachten, ja, alle dachten, das wären so Hardcore-Punks. Mann, das ist doch bescheuert, die Punkrocker sind. Ja, natürlich, klar. Was nicht heißt, dass Hippies nicht bescheuert sind. Mann, aber die sind klasse. Chris. Ach, doch, wirklich. Doch. Na jedenfalls waren, glaube ich, viele Punkrocker enttäuscht, als sie herausgefunden haben, dass das eigentlich ziemlich ziemliche Hippies waren. Also ich finde, die machen echt irgendwie relativ interessanten Kram überhaupt. Also auch so lauter unterschiedliche Zeug und haben irgendwie ein paar nette Ideen und rotzen da nicht immer 1,30 Nummern runter oder 10,20. Aber hier das Logo zum Beispiel, das war das, ne, was ihr dann auf der Lidl besprüht hat. Ach so. Also was viele auf der Lidl. Ach, kick an. Aber wie gesagt, das könnte ich mir auch in meine Lebensjacke rinsticken jetzt. Teuer, bei Karstadt machen lassen. Ein bisschen hinterher, ist aber oder? Schon eher ein späteres Werk, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Aber spiel mal. Ah, spiel ich mal. Was spiel ich denn jetzt? Jetzt weiß ich gar nicht, was ich hier spielen wollte. Ach, spiel die Single. Den Remix. Ach, könnte ich mich ja wieder einpinkeln hier vor Lachen. Ach so. Ich fühle mich so viel schlauer als du. Ja? Burger Text Bribe, wieso fühlst du dich so schlauer? Weil du die Scheiße findest und die gut findest. Weil ich gestern Elvis Costello gesehen habe. Ach so. Weil irgendwie 8 Meter vor Elvis stand. Ja, schlauer und schöner und besser und guter. Das soll der Hörer entscheiden, wer hier schöner und guter ist. Ach so, ja, Mann, ist ja war nicht ich jetzt nicht. War ich nicht. Ja, weil, also, haha. Aber unsere Freundin Marion Brasch war da und die hatte ich nicht gesehen. Also insofern würde ich das auch leicht in Zweifel ziehen. Die ist ja auch so klein. Na und aber bei Konzerten sieht man ja immer jeden. Ich hab's auch nicht gesehen. Waren da jetzt viele Leute eigentlich da? Ja, also man muss, ich weiß nicht, wie viel gehen da rein in diesen blöden Sendesaal. Ich hab vorhin viel drüber erzählt, weil ich irgendwie eine Stunde nur Costello gespielt habe und das hat 70 Mark Abendkasse gekostet. Ich meine, das ist schon echt, das ist echt nicht mehr schön. Wie kommt denn sowas zustande? Das ist irgendwie immer nicht mehr richtig. Das kommt dadurch zustande, dass der, wenn er auf Tour geht, dass der halt sagt, ich will so und so viel Gage haben. Und das ist ein okayer Ansatz, das kenne ich auch. Dann rechnet der Veranstalter aus, wie viele Leute gehen da rein. Bierverkauf haben wir nicht groß. Ach so. Wobei der ja sowieso selten an den Veranstalter geht. Gemein. Aber vielleicht, ich finde eigentlich, sagen wir mal, im Grunde richtig gute Musik könnte auch subventioniert werden, oder? Lange Diskussion, ja und nein. Ja, aber das siehst du ja bei Opern zum Beispiel. Da kriegen die doch, also ich meine, da ist doch Elvis Costello wahrscheinlich ein Waisenknabe. Was die da so an Abendgage kriegen, irgendwelche bekloppten Dirigenten. Ja, die kostet ja trotzdem 70 Mark. Gut, sind auch ein paar mehr Leute. Opa. Ja. Nee, da zählt der Bierverkauf ja auch nicht. Da wird doch jede Karte dann noch mit außerhalb noch mit 200 Mark subventioniert. Mhm. Sonst würde es noch viel mehr kosten. Aber dann müsste man natürlich eine Behörde einrichten, die einschätzt, was subventionierbare, gute Musik ist. Und dann haben wir schon wieder dann ein Problem. Ich bin ja immer dafür. Ich bin ja durchaus für Zensur. Ich bin dafür, Sachen zu verbieten. Ja, ja, waren ja mehrere für. Ja, die haben ja leider nicht die Mehrheit. Nicht die entsprechenden Mehrheiten gefunden. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Schon mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Doch, aber da würdest du mir doch durchaus zustimmen, oder? Dass da direkt durchaus verbietenswert ist. Also solange ich in diesem Ausschuss sitze, ist das völlig okay. Ja. Aber du hast doch auch gemerkt, diese Entwicklung des Internets von so einer Utopie freier Kommunikation zu einem Marktplatz Bekloppter und www.kaisers.de, oder? Ja. Das Schöne ist aber, dass die andere Ebene ja immer noch da ist und auch nicht weggehen wird. Welche andere? Na, die subversivere und andere freiere, ach so. Was weiß ich. Ja, wirklich? Jo. Aber du hast doch neulich selber darüber geklagt, dass zum Beispiel über diesen Kosovo-Krieg, dass man da irgendwie schwer vernünftige Informationen kriegen kann. Dass man sicher eine Menge an Verschwörungstheorie und eine Menge an Parteien-Selbstdarstellung hat. Tatsächlich? Hast du gesagt, ja. Du hast gesagt, in irgendwelchen Chats drin gekickt und dann waren die auch nur immer so entweder oder. Und, naja, aber zumindest habe ich da... Ziemlich terroristisch. Zumindest habe ich da die Möglichkeit, mich mit verschiedenen Meinungen auseinanderzusetzen und habe eben nicht www.kosovo.de. Ach so. Oder www.kosovo.com. Und habe dann da irgendwie die zwei einseitigen Darstellungen und muss das dann selber zusammenbasteln. Also insofern ist ein Diskussionsforum natürlich schon eine andere Geschichte. Und inwiefern Information echt sein kann, lange Diskussion. Ja, aber vielleicht brauchen wir ja nicht so viele Informationen. Na, Moby hat aber auch gerade im Interview gesagt, irgendwie, dass er aus seinem Philosophiestudium eigentlich nur Wittgenstein behalten hat, weil er den für einen Punkrocker hält, der halt meinte sowieso, die ganze Kommunikation zwischen Menschen ist sowieso Quatsch. Eigentlich kann man nur über Mathematik reden. Das ist das Einzige, woran man wirklich dann Ergebnisse festmachen kann. Da ist auch was dran. Ja, da ist total was dran. Kick ihn an. Johnny, naja, dann spielen wir jetzt. Ach, guck mal, da ist eigentlich, ja die Zeit verflogen. Ja, ich wollte ja eigentlich die Zeit, vielleicht mache ich dir trotzdem, könntest du mal, sagen wir mal, 10 Sekunden pfeifen, dass ich dem Kollegen Auerbach eine Kassette geben kann? Dann spiele ich nämlich Crass nachher, weil ich habe nämlich eine neue dolle Tape von Daniel Johnston, unveröffentlichtes Album. Und da ist echt ein Song drauf, der nahezu ein Hit ist, finde ich. Der muss jetzt bloß eingelegt werden. Daniel goes Pop oder was? Nee, nicht Pop, sondern irgendwie einfach ein richtig schicker, netter Song. Jetzt 10 Sekunden pfeifen? Ich habe auch, ja, übrigens, am 1. Juni will ich nämlich auch eine Sendung zu Daniel Johnston machen. Erzähl ich dir gleich. Was ist das, was du da pfeifst? Ach, ist schon gut. Die DDR-Nationalhymne war nicht. Nee, und sagen wir mal, Elvis Costello war auch nicht. Also, was kommt da noch in Betracht? Das ist ein ganz bekanntes Stück. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Sag mal, du bist doch auch ein, ja. Du bist doch auch ein Fan irgendwie manchmal so, oder? Das total. Ich ja auch. Das aber du bist ja cool, im Gegensatz oder? Zu mir noch ein Musikjournalist. Na, ich verbiete mir das ja immer ein bisschen. Weil ich habe jetzt nämlich überlegt, ich dachte mal, ich will das irgendwie... Heißt das, ne? Ja, also verbieten? Verbieten. Hm? Nicht verbieten. Ich verbiete es mir auch, aber verbieten tue ich es mir auch. Ja. Nee, wie man so eine Sendung, wie man sowas würdig vorbereitet. Am 6. Juni kommt der Daniel Johnston und am 1. Juni habe ich ja Sendung davor. Ja. Und wie hättest du, hast du Elvis Costello gewissermaßen vorbereitet? Nee. Das Konzert darauf hingewiesen? Nee? Nee. Hast du aber sowas schon mal gemacht? Hast du Beastie Boys vorbereitet? Also generell habe ich schon Sachen, also je schlechter ich mich selber damit auskenne, desto besser sind sie vorbereitet. Ach so. Aber, nee, aber so, dass du so eine Sendung und dann würdest du, wie wir machen, eher so Geschichte erzählen und Also was ich halt mache, wenn jetzt so Daniel Johnston, würde ich mir alle die Platten nehmen, da habe ich halt, hast du ja die ganzen Lieblingsstücke auch drauf, dann würde ich schon mal irgendwie mir aus dem Internet eine Diskografie raussuchen, dass man zumindest mal sagen kann, weiß ich nicht, die Fall ist so. Da hast du ja, also das Schöne ist ja, wenn man Künstler chronologisch mitverfolgt hat, dann weiß man zum Beispiel, dass das Album, das fand man eher als depressiv, als es rausgekommen ist. Und dann hat man im Interview gelesen, dass er auch gerade irgendwie seinen Bruder verloren hat oder keine Ahnung. So eine kleine Geschichten dann dazu zu erzählen, wenn man die nicht selber hat, dann muss man halt irgendwie tatsächlich so bei den Freaks irgendwie nachgucken und dann kann man das nachlesen und dann erzählt man es aber in eigenen Worten. Wie früher bei so mein schönstes Ferienerlebnis. Ja. Ach so, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, ich habe mir nämlich überlegt, vielleicht jetzt... Wichtig ist doch die emotionelle Seite. Genau, aber das habe ich versucht jetzt hundertprozentig abzudecken. Für den 1. Juni habe ich einfach jetzt eine Sendung geplant, die eigentlich lautet, 4 Daniel Johnston-Fans betrinken sich im Radio und erzählen sich gegenseitig Geschichten. Ob das funktionieren kann? Ja, aber das nur so, dass man so, also... Wer ist denn das alles? Detlef Kuhlbrot, kennst du den? Nee. Mhm. Der ist so Journalist, schreibt irgendwie mal eine Taz und überall so mögliche. Der hat damals bei Rockradio ein schickes 2-stündiges Daniel Johnston-Porträt gemacht, super. Also vor 6 Jahren. Dann Henning, der den hierher organisiert hat und der immer mit dem Vater telefoniert und mit Daniel telefoniert und schon klar gemacht hat, dass wir Daniel Johnston anrufen. Und dann noch ein Hamburger Freund von dem, den ich gewissermaßen über eine Legende auch schon kannte. Die haben, als der Star Club abgerissen wurde, eine Bowle rausgerissen, also eine Bohle aus dem Star Club besorgt und die an Daniel Johnston geschickt. Weil der so großer Beatles-Fan war eben. Und das Tolle war, hat mir Henning jetzt wieder erzählt über den Vater von Daniel Johnston. Die kamen das Brett an, die wussten überhaupt nicht, was das ist. Dann haben sie da den Brief gelesen, dass es irgendwie Beatles Star Club Taritara, dass die Beatles draufgestanden hätten. Und Johnston kickte misstrauisch, ist hingegangen, hat die Hände aufgelegt und hat gesagt, ja, das stimmt. Klare Ansage, oder? Ja, also auch ein Auskenner und ein Fan. Und jetzt versuchen wir uns dann irgendwie so Geschichten zu erzählen. Ja, das ist doch hübsch. Ja? Ja. Dann könntest du ja vielleicht auch noch ein Stück über... noch ein Stück länger hier bleiben? Ja, also ich ja mit Danny ja Johnson, außer dass ich das extrem so, sehr ja. sympathisch finde, nicht so richtig viel zu erzählen ja. habe. Also ich habe ja nie einen wirklichen Bezug zu dem gehabt. Aber du könntest ja Fragen stellen. Naja, wir werden ja sehen. Wir sehen uns ja sowieso am Dienstag. Ich kann der zum Beispiel erstmal erzählen, das sind ja bestimmt alles alte Männer, ne? Die kann ja erstmal auslachen. Nee, das sind nicht alte Männer. Ach so, schade. Ey, die stehen gut im Fleisch, so ach, wie wir im Grunde. Die sind jünger, meinst du? Die sind, naja. Na, dann können die mich teilweise auslachen. Jünger oder so ja. alt wie wir ungefähr. Ja, das, aber das ist doch okay, dann können die mich wobei auslachen. Wobei ich sah, wie alt wie wir, dann ist ja auch noch eine Menge Platz dazwischen. Da das haben stimmt ja allerdings. Generationen finden. Ja, aber ich habe dieses Jahr Geburtstag, insofern verringert sich das schon wieder. Ey, kick an, du hast dieses Jahr Geburtstag, Hut ja. ab. Ja. Gut, Johnny, schön, okay. dass du hier warst. Und jetzt kommt irgendwie quasi der zukünftige hoffentliche Hit von Daniel Johnston. Echt ein netter Song. Ja, der fängt ganz leise an und rauscht am Anfang ein bisschen. Aber gleich geht's richtig los, volle Pulle. Aber so fängt der Song eben an. Glück gehabt, dass er so eindeutig blendet. Bei einer Kassette ist es ja mal schwierig, das Ende zu finden. Daniel Johnston, wenn das nicht ein Hit wird, am 6. Juni ist er auf Volksbühne. Jetzt ist es, wievielter Juni ist heute? Heute ist der 11. ist schon, oder? Ist der 10. noch? Nee, 11. Der 11. Der 11. Mai um 22:37 Uhr. Ich bin nicht schuld. Woran? Jetzt wollen wir das mal klären. Jetzt bleibt hier an mir irgendwie schuld. An der 37. Naja, ist doch eine schöne, ist eine Primzahl. Stimmt. Wenn wir weiterreden, ist es keine Primzahl mehr. Kurzinfo. Luftkrieg. Neue Angriffe der NATO wurden am Nachmittag aus Jugoslawien gemeldet. Wenige Stunden zuvor hatte der Sprecher der Allianz Schier noch einmal klargestellt, dass bei den Bombardierungen keine Pause gemacht werde. Zur Begründung erklärte Schier, es gebe bislang keine Hinweise auf den von serbischen Medien gemeldeten Truppenabzug aus dem Kosovo. Friedenssuche. China steht dem G8-Prinzipienkatalog zur Beilegung des Kosovo-Konflikts offen gegenüber. Nach seinen Gesprächen in Peking verwies der russische Jugoslawien-Beauftragte Tschernomyrdin allerdings darauf, dass China erst nach einem Stopp der NATO-Bombardements über den G8-Plan beraten wolle. Freilassung. Serbische Behörden haben den deutschen Fernsehreporter Pit Schnitzler dem japanischen Botschafter in Belgrad überstellt. Der 56-jährige Schnitzler, der über den Kosovo-Krieg berichtet hatte, wurde seit dem 16. April von Serben festgehalten. Ungewissheit. Die Deutsche Bahn stellt den Transrapid auf den Prüfstand. Bahnchef Ludewig kündigte heute an, bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung im Juli Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit vorzulegen. Presseberichten zufolge droht der Bahn ein jährliches Defizit von mindestens 72 Millionen Mark, falls das Projekt wie geplant umgesetzt wird. Verständigung. Der Schulstreit zwischen Brandenburgs SPD-Chef Reiche und Bildungsministerin Peter ist beigelegt. Reiche entschuldigte sich auf einer Fraktionssitzung bei seiner Kabinettskollegin für seinen Vorstoß. Er hatte sich ohne vorherige Beratung mit Peter für deutliche Änderungen im Schulbereich ausgesprochen. Sport. Fußball. In einem Nachholspiel der Bundesliga trennen sich am Abend Bremen und Schalke 1:0. Wetter. Nachts abklingende Schauer und Gewitter 10 bis 7 Grad, morgen wechselhaft zwischen 17 und 20 Grad. Verkehr. Ja, haben wir nix. So weiter. Super. Hätte ich dir das vorher sagen müssen? Nö. Ach, ist doch schön. Ein Fritz-Kurzinfo mit Frauke Niemeyer. Wer Frauke Niemeyer wiederhören will, der müsste um 23:30 Uhr plus X wieder das Radio einschalten. Danke, Frauke. Bitte. Fritz präsentiert die Fugees Frontfrau und höchst grammisierte Künstlerin der Welt, Lauryn Hill. Lauryn Hill, live in Berlin, Sonntag, 16. Mai in der Arena. Präsentiert von Fritz. So, Kinder, Tag, dann machen wir jetzt erstmal die Eröffnungsmusik wie immer und dann geht's gleich los. Soll ich das Thema jetzt schon verraten? Nee, ich verrate danach, glaube ich. Oder? Also, hier ist erstmal Sophie Reuss und dann können wir langsam anfangen. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ich spreche ins Mikrofon. Ihr habt dann demnächst doch die Gelegenheit, ins Mikrofon zu sprechen. Freilich kommt vorher noch das Expertengespräch mit Stefan Schwarz. Das Thema der heutigen Sendung ist Problemfeldmann. Also eigentlich im Grunde die Frage, wozu sind erstens Männer überhaupt nötig? Und zweitens, jetzt habe ich die zweite Frage vergessen. Eben wusste ich sie doch noch. Nee, ja, doch, die entscheidende Frage gewissermaßen. Wie unterscheiden sich Männer? Oder welche Art, sagen wir mal, Typologie von Männern könnte man aufmachen? Wie viele verschiedene Männertypen gibt es eigentlich? Woran kann man sie erkennen? Wozu sind die eins? Welche Vorzüge haben einzelne Typen von Männern? Welche Nachteile haben sie? Welche Vorzüge haben andere? Welche Nachteile haben andere? Ich habe neulich so ein, also ich bin auf dieses Thema der Sendung gekommen, weil ich mir neulich so ein schönes Bäuerin in ein Handbuch gekauft habe vom VEB Deutschen Landwirtschaftsverlag und habe dann unter der Kategorie Rind und unter der Kategorie Schweine, Rinderhaltung und Schweinehaltung so interessante Rassenbeschreibungen gelesen. Eine ist über unsere Schweinerassen, aber jetzt nicht die Ärzte, nur weiter mal Männer sind Schweine, sondern also einfach diese Waren, also die ist ja im Tierreich, ist die viel einfacher. Hier steht, in unserer Republik werden noch 5 Schweinerassen gezüchtet. Am verbreitetsten ist das deutsche veredelte Landschwein, das vor allem in Sachsen, Brandenburg und Thüringen zu Hause ist. Das deutsche Edelschwein ist vor allem in Mecklenburg verbreitet, kommt aber vielfach auch in Sachsen-Anhalt und Brandenburg vor. Die Unterschiede zwischen den beiden Rassen sind sehr gering. Beide Rassen können uns die von der Bevölkerung verlangten Fleischschweine liefern. Ein schönes Wort mit 7 Konsonanten hintereinander. Eignen sich aber auch zur Aufmast schwerer Tiere für die Herstellung von Dauerwaren. Weniger verbreitet, und jetzt kommen interessante Rassenbeschreibungen, sind die beiden halbfetten Rassen des Cornwell-Schweines und des deutschen Sattelschweines. Sie sollen in Zukunft nur noch höchstens 18-20% des Gesamtschweinebestandes ausmachen. Die 5. Rasse, das Berkshire-Schwein, verliert in unserer Republik immer mehr an Bedeutung, ohne dass erklärt würde, warum. Die Kreuzung zwischen Cornwell-Eber und veredelter Landschweinsau gibt in der ersten Generation ausgezeichnete Mastschweine. Diese Kreuzungstiere eignen sich nicht zur weiteren Zucht. Wie viel Rassen, wie viel Typen an Männern gibt es, ist die entscheidende Frage, die ihr hier in, sagen wir mal, einer Viertelstunde unter dieser Telefonnummer beantworten könnt. Die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Alles klar, das gilt für in etwa einer Viertelstunde vorher gewissermaßen zur Intellekt, also eigentlich dient es dem Zweck, sagen wir mal, die intellektuelle, rationelle Latten ein bisschen höher zu legen, gibt es ein Expertengespräch mit meinem Kollegen Stefan Schwarz. Vorher aber noch eine Musik. Ich habe ein paar Männermusiken rausgesucht. Sind nicht alle Männermusiken, sind auch ein paar schöne Musiken dabei. Als erstes Trude Herr, dann das Expertengespräch und dann können wir los telefonieren. Solide und habe nie ein Rendezvous. Ich gehe höchstens mit den Eltern ein Stück spazieren ab und zu. Mein Vater sagt, so muss das bleiben, und dafür schenkt er mir Konfekt. Doch neulich platzte mir der Kragen, weil mir Konfekt nun mal nicht schmeckt. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich hatte neulich grad Geburtstag, oh, diesen Tag vergesse ich nie. Denn alle Tanten und Verwandten, die waren mit von der Party. Sie brachten Rosen und Narzissen und Schokolade zentnerschwer. Da hat

musical group and I have occasion to visit the high schools and junior high schools and other centers of learning in this wonderful land of the United States of America. And when I do, from time to time I run into young girls who attend these places, and I see them smiling at me in their young girl clothes. And while I smile back and I never say anything, inside I'm thinking, can you blues a rock? Can you blues a talk? Can you blues a smile? Can you blues a frown? Can you blues a love? Can you blues a shove? Can you blues a dance? Can you blues a prance? Listen! Sometimes you're supposed to go out of the house and get something done, like you're supposed to go to the store or something and just go get a bottle of milk, or just go to your job and do it good and come back home. But on your way, my God, there's a girl and there's another girl and another girl. Pretty soon you're surrounded, your eyes are going one way and your head's going another way and your nose is going up and your nose is going down. And you're thinking about that pussy and it's become a real distraction. And you gotta ask yourself, can you pussy walk? Can you pussy talk? Can you pussy smile? Can you pussy frown? Can you pussy dance? Can you pussy prance? Can you pussy love? Can you pussy show? Alright! Pussy! Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, Thema sind Männer. Wir wollen versuchen, hier, sagen wir mal, so eine Grundtypologie unterschiedlicher Männer zu entwickeln. Also einfach versuchen rauszukriegen, wie viele verschiedene Typen an Männern gibt es eigentlich? Sind es eher 2, sind es eher 12 oder sind es vielleicht 5? Mir fallen bisher immer nur so Gegenpaare ein, wie eben Softie und Macho oder Hip-Hopper und Death-Metaler oder Yuppie und Aussteiger, weiß ich was. Bärchen und Sackgesicht oder Student und Polo. Wenn ihr Beschreibungen habt von einem klassischen Typ von Mann, unter denen sich dann, sagen wir mal, 5, 6, 12 Männer, die ihr kennt, eigentlich subsumieren lassen, dann könnt ihr gerne hier anrufen. Potsdam 70 97 110. Und das ist ja Ronald. Hallo. Ja. Hallo. Ja, Ronald. Du selber bist ja nun ein Mann. Ja. Fällt es dir schwer, dich in eine männliche Schublade zu tun? Ja, ich gehöre eigentlich nicht in eine Schublade, ich bin recht individuell. Hm, könnte man sagen. Ach Mann, das stimmt aber nicht. Nee, sollte man nicht. Bloß jetzt denke ich einfach mal die Frage stelle. Eher Softie, eher Macho? Hm, denke als Erstere. Eher Softie. Und sagen wir mal, eher Hip-Hopper oder eher Death-Metaler? Ist es schlimm, wenn ich sage, keins von beiden? Ja, du musst dich jetzt für eins entscheiden. Oder du machst ein neues Gegensatzpaar auf. Ein Gegensatzpaar. Nee. Also dann musst du dich jetzt entscheiden. Elektronische Musik oder Schlager? Passt das? Kann man das sagen? Nee, gibt ja kaum Schlagermänner. Nee, gibt's nicht. Nee. Wer ist Roland Kaiser? Naja, es gibt Schlagersänger, aber es gibt kaum männliche Schlagerfans. Gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Ach, aber, doch, also außer Icke. Über 50, oder? Naja, Icke, sag doch. Also jetzt Hip-Hop oder Death-Metal? Hm, bloß so tendenziell. Ja, das, ja, Ja, und dann eher Yuppie oder eher Aussteiger? Aussteiger. Ach so. Ja? Achso, dann gibt's ja wahrscheinlich noch Normalo und was wäre denn der Gegensatz von Normalo? Normalo und ja. Angeber. So. Also eher Aussteiger. Und jetzt eher Normalo oder eher Angeber? Na, Aussteiger klingt ein bisschen nach Angeber, wa? Sagen wir, eher Normalo. Angeber. Na, oh. Normalo. Und eher Bärchen oder eher Sackgesicht? Na, da fällt die Entscheidung nicht schwer, aber wenn du ehrlich bist. Was soll denn das bedeuten jetzt, deiner Meinung nach? Na, Bärchen, so kuschelig? Ja. Ja. Ja, gut. Ja, gefällt denn und eher Student oder eher Prolo? Gott, Nee, Student nicht. Student, also eher Prolo. Na, kick mal an, dann ist Ronald als Softie-Hip-Hopper mit Tendenz zu normalem Aussteigen und bärchenhaften Prolotum zu beschreiben. Ronald, wie viel, was denkst du, wie viele so unterschiedliche wirklich Typen an Männern gibt es denn eigentlich? Oder hast du so beobachtet oder kennengelernt? Kennengelernt. Kennt man jeden Tag neue, oder? Also zum Beispiel, ich finde zum Beispiel irgendwie ein wirklich herausragendes Beispiel ist, also wirklich ein klassischer Typ ist Bärchen. Und Bärchen hat Vollbart, ist eher groß und sagen wir mal ein bisschen massiger. Ja. Vollbart massig und trägt Jeans, die immer so eine Spur runtergerutscht sind. Dann passe ich ja wohl doch nicht in das Bärchen-Image. Brille tendenziell? Nein. Ja, nee, du, ich meine dich jetzt nicht, ich meine so grundsätzlich. So von der Haltung eher nachdenklich, nicht so laut. Sowas. Das ist so ein Typ Mann. Auf den und ein gewisses, sagen wir mal, Grundausstattung an Treue hat er auch. Kennst du so einen Typ nicht auch? Ja. Also ich würde sagen, die sind eigentlich fast alle rothaarig. Aber das ist doch so ein Typ von Mann, den kennt man doch, oder? Davon gibt es doch bestimmt 8. Eventuell, ja. Oder 12, ja. Siehst du, das wäre so ein Typ, den ich jetzt entwickelt hätte. Das Bärchen quasi. Kennst du denn jetzt noch andere Typen? Also nicht, dass du das sein solltest, sondern die du so beobachtet hast. Die möglicherweise, klar, jede Menge Erfolg bei Frauen haben oder überhaupt ja keinen Erfolg bei Frauen haben, die besonders sympathisch sind, die man gerne zum Freund hätte oder die abstoßend sind, also jetzt aus so einer männlichen Konkurrenz heraus. Ja. Ja, dann beschreib doch mal so einen Typen. Kleidung erstmal oder Charakter oder? Charakter, Gesamterscheinung. Wenn die Kleidung wesentlich ist, es gibt ja auch Typen, das ist die Kleidung einfach unwesentlich. Der Stromer zum Beispiel, der Strolch. Ja, wo werden die, da kennt man auch an der Kleidung. Welchen Typen würdest du denn jetzt beschreiben wollen, Ronald? Ich sag mal einen Bekannten. Ja, nicht ein Bekannter ist ja jetzt kein Typ. Bekannter ist ja ein Relativbegriff, während Bärchen ist ja eine klare Überschrift. Ja, würde aber so zum Durchschnitt passen. Ich brauche ihn jetzt nicht unter... Nee, du kannst ja nicht... Nee, ja, darum, du müsstest erstmal eine Überschrift finden. Also so eine Typologie. So eine gewissermaßen Rasse, wenn das jetzt nicht so besetzt wäre, der Begriff. Aber eine Männerrasse. Ja, weiß nicht. Schwer zu sagen. Würde mir jetzt kein Oberbegriff einfallen. Nee. Fällt dir überhaupt kein Oberbegriff ein? Oberbegriff, ja. Sympathisch ist kein Oberbegriff, nee. Nee, naja, wobei der Vollsympath wäre gewissermaßen ein Oberbegriff. Aber das, meinst du, dass wäre der jetzt... Wäre nicht schlecht, ja. Naja, der Vollsympath, ja. Nee, also sowas wie das deutsche Edelschwein zum Beispiel oder das Berkshire-Schwein. Ja, oder die veredelte Landschweinsäure. Und da kann man sich da ungefähr was vorstellen. Oder die ist ja könnte man beschreiben. Ronald, Hört sich so auf Tier bezogen. Ja, nun lass uns doch mal Männer wie Gummibärchen beschreiben. Oder wie, geh jeden durch einen Männerzoo. Ja? Ja. Und hier haben wir jetzt gewissermaßen mit Bärchen. Aber es müssen ja nicht Zoos sein. Du könntest ja auch irgendeine andere Form von Beschreibung finden. Aber hier haben wir jetzt den Käfig, da ist der Bärchen. Und das ist deutlich zu unterscheiden vom Steppenwolf. Zum Beispiel, verstehst du? Auch eine klassische Männer-Selbstdefinition eigentlich, der Steppenwolf. Aha. Ich überleg grad schwer. Weiß, ja, so. Hund eventuell, aber nicht jetzt, Hund. Jetzt habe ich dich hier voll auf den Tiertrip gebracht, oder? Ja, hast mich voll in den Beispiel, hör doch einfach mal zum Beispiel jetzt mal, sagen wir mal, 20 Sekunden zu. da beschreibt jetzt in dem folgenden Song, beschreibt Kim Fawley den Animal Man. Ja? Also gewissermaßen den Tiermann. Jetzt hören wir uns mal an, wie der sich ungefähr anhört. Hör schön zu. Sneaky, horrible. Yeah. I'm gonna kill you. Are you straight? Well, I'm Animal Man. Wow. Siehst du, bist du denn Animal Man? Nee, wa? Nee. Nee, eher nicht. Aber jetzt hast du ungefähr Vorstellung gekriegt. Ja. Ronald, wir kommen hier, glaube ich, nicht viel weiter. Nee, nicht sonderlich. Ja. Aber immerhin habe ich jetzt mit deiner Hilfe wenigstens das Bärchen erstmal entwickelt. Und würde daran festhalten, als einen bestimmten Typus von Mann. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Darf ich noch mal was sagen? Was denn? Darf ich eine Frage stellen, die außerhalb vom Thema liegt? Na, stell mal, ich muss ja nicht beantworten. Ja, wäre trotzdem nett. Naja, mal sehen. Aber stell mal die Frage schnell. Hier von Lorraine Crochet, dieses Lied Wicked Games. Spielst du öfters? Ja. Ja. Mhm. Suche ich schon seit langem. Ja. Aber neuerdings. Ach so, ich kann dir sagen, wo es erschienen ist, bei Rec Schweiz, REC. Mhm, klar. Ja? Dort nur, ja. Ja. Dort nur. Und gut. Wird sicher irgendwie über Eva vertrieben, also in einem größeren Plattenladen oder wenn du einen Internetzugang hast, dann findest du das sicher irgendwo. Mhm. Ja? Schön. Rec Music heißt es. So, Rec Music. Danke dir. Okay, tschüss. Tschüss. So, wen haben wir denn hier? Hallo Kuttner. Wer ist denn da? Hier ist Matthias. Matthias, du würdest dich jetzt in der Lage sehen, einen bestimmten Typus Mann zu beschreiben. Ja, na, ich erinnere mich, wir haben das ja schon mal gemacht. Ach ja, wo denn? Ja, auch hier in der Sendung, auch Männertypen. Ach ehrlich? Bärchentypen, ja, das kam auch vor. Kick an, siehste, kann ich mich ja nicht mehr daran erinnern, das ist aber die große Art, das ist die Voraussetzung, so eine Sendung so lange zu machen. Ja, ja, das hieß ja aber nicht Bärchentyp, sondern Wolfgang Thierse-Typ. Ach so, ja, der ist so ein Typ zum Beispiel. Siehst ja, genau. Du? Genau. Ja, hast du denn jetzt noch so einen Typus, den du beschreiben könntest? Naja, vielleicht so Einstein-Typus. Einstein? Ist das ein Mann, der einem jetzt gewissermaßen auf der Straße begegnet? Du meinst ja jetzt nur die wirre Frisur, Zunge raus und E gleich mal C². Ja, na gut, okay. Hm. Vielleicht müsste ich doch irgendwie stärker mit Frauen reden. War, oder? Frauen nehmen ja Männer wahrscheinlich doch deutlicher wahr. Ja, das stimmt allerdings. Wobei, aber du ja möglicherweise auch. Also ich meine, in gewisser Weise treten sie ja auch als Geschlechtskonkurrenten auf. Verstehst du? Und du musst dich ja selber wahrscheinlich auch für eine Art von Typ entscheiden, der du sein willst, weil du denkst, sagen wir mal, dass der deine Fortpflanzungschancen deutlich erhöht. Ach so? Ja. Ja, naja, in gewisser Weise, aber ja. Darüber noch nicht so. Machst du nicht? Naja, aber sagen wir mal, deine Frisur und deine Bekleidung wählst du doch sicher auch unter dem Aspekt, inwiefern werden dadurch, sagen wir mal, die Chancen, Menschen anderen Geschlechtes näher kennenzulernen, erhöht oder verschlechtert? Eher weniger. Eher weniger? Bist du dir sicher? Oder du merkst es vielleicht gar nicht? Oder ich merk's vielleicht nicht. Ja. Würde ich jetzt an der Stelle mal behaupten, du merkst es nicht. Ja, das kann natürlich sein. Ja? Denn worüber definiert sich denn, sagen wir mal, Klamotten und Frisuren, die cool sind? Um jetzt mal einen jugendsprachlichen Ausdruck zu gebrauchen. Ja. Ja. Dass andere die auch anhaben. Zum Beispiel, aber nicht. Weil eine schlechte Voraussetzung nicht, ist natürlich irgendwie aufzufallen. Nicht, dass andere das auch anhaben, das ist eher nicht so. Ja, aber sagen wir jetzt so praktische Gründe, Bequemlichkeit, Schweißresorption des Stoffes und so spielt ja wahrscheinlich nicht so eine Rolle. Nö. Nee. Aber eher so. Sondern schon eher so Schickigkeit, fetzig. Genau. Nett muss es aussehen. Nicht tragen. Ja, aber für wen soll es denn schick und fett und schick und fetzig sein? Ganz ehrlich. Naja, für die Mädels. Na, sag ich doch. Naja. Hier wird ja ganz ehrlich. Ja, also dann frage ich dich jetzt einfach wenigstens noch hier meine wenigstens Selbstdefinitionen ab. Eher Softie, eher Macho? Eher Softie. Mann, alle wollen Softie sein, verstehe ich überhaupt hier nicht. Eher Hip-Hopper, eher Deathmetaller, eher Hip-Hopper, oder? Und wenn ich den Schieberegler auf die Mitte stelle? Nee, für ihn muss ich entscheiden. Ah, dann eher Hip-Hopper. Na, Death Metal. Death Metal, kick mal an, den Death Metaller. Eher Yuppie, eher Aussteiger? Oh, wie soll ich mir das verstehen? Naja, weiß ich auch nicht so von der Definition. Hast du ein Handy? Nee. Hättest du gerne ein Handy? Nee. Wieso nicht? Weil ich das vollkommen unpraktisch finde. Ach so, nein, dann bist du also ja raus. Das ist schon praktisch, manchmal. Hast du eine Telefonkarte? Hm? Hast du eine Telefonkarte? Ab und zu mal. Ja, na, dann bist du ein Aussteiger. Eher Normalo oder eher Angeber? Jetzt sei ehrlich, ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Ach, naja, Angeber. Eher Angeber, wa? Jo. Eher Bärchen oder eher Sackgesicht? Sei ehrlich, okay, Sackgesicht. Eher Student, eher Prolo? Was soll ich jetzt unter Sackgesicht verstehen? Naja, das Gegenteil von Bärchen. Schmal, bartlos, ja, blonde oder ja dunkle Haare. Zum Rasieren. Wie bitte? Es stimmt ja nicht, ich bin ja zum voll zum Rasieren. Ja? Ja. Doch, eher Bartträger. Ja, aber ist Verlass auf dich? Vollbart ist ja so ein... Verlass, Treue? Deine Körperform eher massig? Nö, nicht massig. Mhm. Aber so treu so. Ja. Na, sag mal, treu... sogar treu doof. Sag mal, treu doof mit Sackgesicht. Ja. Okay, siehst du, schon haben wir getroffen. Und eher Student, eher Prolo? Student. Student eher. Also eher Weintrinker. Nee. Doch Bier. Auch nicht. Auch nicht. Bier nicht. Alkohol. Milchtrinker. Super. Naja, das ist doch ungefähr, jetzt hat man doch ungefähr... Teetrinker wurde mir gefallen. Teetrinker. Okay, dann haben wir jetzt ungefähr ein Bild von dir, wenn wir gewinnen können, ohne dass ich dich selber jetzt, sagen wir mal, besonders präzise kategorisieren könnte. Dazu fehlt es einfach noch an anderen Kategorien. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, klar. Tschüss. Tschüss. So, wen haben wir denn hier? Ach, Mann. So, und hier... Ja, hier ist die Qualle. Hallo, guten Abend. Mann, die Qualle, sag mal, vielleicht, die Qualle, bleib du mal drin. Vielleicht können wir jetzt hier mal eine Frau finden auf der anderen Leitung irgendwo. Hallo? Hallo? Ja, wer ist denn da? Ja, wunderbar, guten Abend. Mein Name ist Rebecca. Tag, Rebecca. Ich habe hier vier Männertypen aufgeschrieben. Vier Männertypen? Ich habe einmal den schwarz gewandelten Intellektuellen. Ich habe den Mainstreamer. Achso, warte mal, der schwarz gewandelte, der könnte ja als Existenzialist abgekürzt werden, oder? Sozusagen, ja. Der Existenzialist. Also jemand, der gut frisiert ist, natürlich elaboriert, ja. Wie heißt das jetzt nochmal? Eloquent? Nein, restringiert und elaboriert im Satzbau, genau. Elaboriert. Kommunikativ, höflich, also gute Manieren, Theater. Ey, warte mal, ich komme ja überhaupt jetzt gar nicht hinterher. Warte mal, der Existenzialist. Ja. Existenzialist. Ja. So. Jetzt eher schwarz gekleidet, ja? Aber sicher. Ja, sicher. Und sicher. Gutes Tuch aber. Ja, ach, gutes Tuch. Ja, ja. Boah, ich hätte mich da jetzt schon fast einreihen wollen, aber schon bin ich draußen. Theatergänger, sagst du. Ja, aber mit Sicherheit. Ja, weiter. Ausrufezeichen. Ja, Akademiker, Akad, Punkt, ne? Akad, Punkt, Akademiker. Brille, schwarz oder ein filigranes Gestell. Brille, filigran, ja. Oder ja. Hat diese schwarze, das Heiner-Müller-Gedenkgestell. Ah ja, die Kassenbrille eben. Das Tragen, ja, das ist ein Unterpunkt, bin ich. Ich habe hier, als ich an diese Brille gedacht habe, diese schwarze. Ja. Es gibt ja auch so 16-, 17-jährige Jungen mit dieser Tokotronic-Brille dann. Ja. Das ist ganz, die haben Milchzähne und immer so merkwürdige 60er-Jahre Polunder an und so Uralt-Turnschuhe. Das ist jetzt, auch noch ein Typ. Das ist ja schon wieder ein anderer Typ. Wie heißt denn der jetzt eigentlich? Ich habe einfach nur Tokotronic. Tokotroner, nennen wir den so, ja. Mhm. Schön. Ja, und bei Rotwein und Pernod ist bei dem schwarzgewandeten Intellektuellen. Rotwein und Pernod? Ja. Das kommt ja bei mir auch wieder überhaupt gar nicht in Frage. Ich merke schon, ich passe jetzt hier ja nicht rein. Ja, naja, das Mineralwasser, das aus der blauen Flasche, ne? Ah, ja. Mineralwasser. Was gehörte noch dazu? Das war's. Ich habe nur ein ganz kurzes Gut, das war jetzt der Existenzialist, der Tokotroner war mit so Ringelpullover. Ja, genau, diese uralt Secondhand. Ja. 60er, 70er, merkwürdige Muster und Farben. Ja. Und diese... alten Adidas Turnschuhe oder Puma wahlweise auch ausgetreten. Kochhose genau oder Schlag. Ja. Weiter, kann man noch was dazu sagen? Nö. Nee? Nö. Aber schon hin und wieder auch Galeriegänger, oder? Ja, ja, Interesse wenn eine Hip-Hop-Trip-Hop-Band das untermalt, geht auch der Tokotroner in die Galerie. Ja, mit Sicherheit. Hm? Ja. Noch ein Literatur, gibt es da so eine Richtung? Ach Gott, von den Tokotroner, was liest denn so jemand? George Orwell oder französische Autoren, ich weiß nicht. Na, Michael Ende, davon singen sie ja auch, ne? Na ja, da fangen sie an, ne? Ja. Ach so, und jetzt, du hast ja noch zwei Typen. Ja, ich habe noch einmal den alternativen Papi und den Mainstreamer und so, ein, oh, so eine danke. Art Möchtegern. Ich habe ja doch das Gefühl, dass du mir hier näher kommst. Ja. Der alternative Papi. Ja, das ist ja fast hier Bärchen, oder? Nee. Bärchen ist noch was anderes. Also, alternative Papi. Bärchen ist sehr, sehr lieb. Ja. Und ein wirklich ein liebenswerter, ruhiger. Ja, der, ja. Mein alternativer Papi ist. Der ist Fahrradfahrer natürlich, hat keinen Fernseher, entweder lebt er in einer Beziehung oder schon lange getrennt. Leicht esoterisch auch. Beziehung oder immer getrennt, sagst du? Naja, ja. Und das Kind hat dann auch einen Fahrradhelm natürlich. Ja. Das heißt, das Kind heißt dann Malte oder Benjamin oder Lena oder so, ne? Ja. Ja, Ikea zu Hause oder viel Holz. Ja. Und an Esoterik interessiert. Hat auch mal Reich gelesen ganz früher, deswegen auch diese lose Partnerschaft. Super, ne? Bin ich Gott sei Dank nicht, habe ich jetzt festgestellt. Ja, nein. Ja, nein. Auch nicht. Ich habe noch den Mainstreamer und den möchte gern Bukowski. Der Mainstreamer. Wobei ich den Mainstreamer, da muss man gar nichts mehr zu sagen, da muss man nur auf die Straße gehen. Stimmt. Genau. Bevölkert die Straßen. Ja, ne, also Handy, RTL, Fitnessstudio, langweilig. So, Man möchte gern Bukowski, das ist so eine Abspaltung. Wenn man lange schwarzgewandeter Intellektueller war, wird man vielleicht, weil man keinen Erfolg hat, weder bei Frauen noch im Beruf zum Möchtegern Bukowski. Und zwar hängen die immer so in Bars rum und sind natürlich auch schwarz angezogen, trinken immer ein bisschen zu viel, sind Langschläfer, Schweiger, große Schweiger. Ah ja. Sagen ganz wenig und denken, dass Frauen das Anziehen finden. Leiden furchtbar an der Welt. Ja. Die leiden so schlimm. Oh, jetzt sehe ich ja doch mich beschrieben. Also die denken, die werden Bukowski oder... mindestens Klaus Kinski. Ach so, du denkst, Heieiei. Und sind im Grunde schon eher armselig. Da bin ich's wohl doch, ja. Es gibt immer ein paar Frauen halt, die dann auf die reinfallen, aber... Für welchen Typ würdest du dich denn jetzt entscheiden? Gott, das ist schwierig. Aber ich meine, im Grunde haben wir jetzt eigentlich alle abgedeckt, oder? Na, es gibt noch mehr. Es gibt noch, das ist so eine Mischung aus Mainstreamer und Bärchen. Weißt du? Ja. Naja, es gibt eine Menge, klar, Mischform gibt es. Die ganzen Schnittmengen, ne? Ja. Die entstehen natürlich. Hast du denn jetzt so eine Vorstellung von einem Mann, den du akzeptabel finden könntest? Ja, habe ich schon. Ja? Ja, sicher, ja. Und welchem Typ würde der angehören? Oder meinst du, der müsste extra hergestellt werden? Der müsste natürlich für dass mich man den Existenzialisten mit einem Tokotroner paart? Nee, Tokotroner... wenig. Ja? Ach, die sind doch aber süß. Nicht so viel. Gar kein Mainstream, gar kein Möchtegern Bukowski. Ja. Minimaler Anteil vom Alternativen. Ja. Und auch einige Anteile vom schwarzgewandeten Intellektuellen, aber auch nicht. Ja. Ja, also von dem wahrscheinlich am meisten. Aber also dann von dem und ein bisschen alternativer Papi. Ja, und minimal Tokotroner. Und minimal Tokotroner. Hast du so ihn schon mal? Manche Stunden vielleicht auch minimal Bärchen, aber Eieiei. Ist ja schwierig. Also Sortenreihen könntest du dich quasi nicht entscheiden. Nee. Ärgerlich, nein. Sag mal, ich habe hier gerade einen jungen Menschen. Wollen wir, ob wir den mal vielleicht mal testen? Welcher? Mal testen. Ja? Hallo, junger Mensch, bist du noch da? Ja. Ja. Sagst du deinen Namen nochmal? Ja, Qualle, ja. Qualle. So. Wie testen wir den denn jetzt? Wonach wollen wir zuerst fragen? Nach der Bekleidung? Ja, Qualle. Rebecca. Ja, mach doch mal so den Test und ich mache immer Punkte. Qualle, was hast du gerade an? Schau mal an die Runde. Jetzt habe ich gerade meinen Schlafanzug an. Richtig, ein Schlafanzug? Ja, so. Ja. Also Oberteil und Hose, das passt zusammen. Ja. Und da ist so ein Muster drauf. Was ist denn da so drauf? Ach, na ja. So Tierchen? Naja, so eine, was ist das hier, so eine... Karos und so, naja, irgendwie so. Du beschreib mal genauer. Blätter und so. Alles. Du kannst aber auch sagen, wenn Enten drauf sind. Nein, Enten sind nicht mehr drauf. Karos und Blätter. Naja, so war eben so eine Knockeldinger hier. Hilft uns jetzt noch nicht so viel weiter, oder? Ja, wenig. Ja. Wenig Qualle. Naja. Qualle, was hast du denn tagsüber so an? tagsüber, also meistens so ein Holzfällerhemd, so locker so, mhm. Und eine Jeans. Ja, ach, das ist die Cobain-Variante wahrscheinlich, wa? Naja. Ja, den Grunger. Den Grunger, den haben wir noch ganz vergessen. Wobei, der ist wahrscheinlich eher eine Mischform, oder? Naja. Aus alternativen Papi und Existenzialisten. Doch. Oder? Weil Cobain war sicher Fahrradfahrer, hä? Ja, aber ohne Helfer. Ja, die ganze Wohnung voll Ikea. Mann, der arme Kurt. Qualle. Ja. Ja, ach so, das war jetzt Grunger-mäßig. Was können wir denn jetzt hier irgendwie noch fragen? So, ihr Tränke bei dir? Tränke? Ja. Tee überwiegend am Tag so. Tee überwiegend. Das ist schon wieder Richtung alternativer Papi eher, hä? Oder? Ja, ja, der alternative Papi ist ja mit Tee eingedeckt, ne? Der kauft immer in der LPG oder im Naturkostladen einen riesen Vorrat an Tee. Das hält dann immer ewig. Ja, ja. Und alle müssen Tee trinken. Wenn oh Mensch, suchen. Sag mal, habt ihr beide noch ein bisschen Zeit? Also mich würde ja, sagen wir mal, so eine Typologisierung von Qualle eigentlich sehr interessieren, aber gleich kommen die Nachrichten. Ja, Rebecca, du hättest noch einen Moment Zeit? Ja, ich habe noch Zeit. Ja, hier zu assistieren, das ist sehr aber schön. Aber gerne, ja. Qualle, du auch, oder? Ja. Dich würde doch schon interessieren, was für ein Typ du eigentlich bist. Ein bisschen noch, ja. Ja? Mhm. Und vielleicht könnten wir sogar mit Hilfe von Rebecca so eine Art Typenberatung machen. Ja. Ja, also dass du, sagen wir mal, ein paar Tipps kriegst, wie du jetzt wissen, was in deinem Typ verändern könntest. Alles klar? Ja. Wunderbar, dann liegt doch jetzt eigentlich nichts näher, als, sagen wir mal, jetzt muss ich es erstmal hier finden, Tokotronic zu spielen, nachdem sie quasi schon thematisiert wurden. Und zwar nicht nur Tokotronic alleine, sondern ich habe dann natürlich auch einen Judenanlass, noch eine andere Musik zu spielen. Und zwar würde ich jetzt gerne spielen die Sache mit der Team Dreschplatte. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die Nummer 10, Team Dresch, das ist ja so eine Hardcore-Lesben-Formation. Mädchenmusik eigentlich, oder auf jeden Fall dürften Jungs die eigentlich nicht hören, und genau davon singen die Kollegen von Tokotronic auch, und hinterher eine kurze Nummer von Team Dresch selber, dass man ungefähr weiß, wovon die singen. Dann ein Fritz Kurzinfo und dann geht's weiter hier unter der 70 97 110. We'll be right back. 23.32 Uhr. Info. Nachforschung. Die Vereinten Nationen wollen die Umweltfolgen der NATO-Luftangriffe auf Jugoslawien untersuchen. Das kündigte der Leiter des UN-Umweltprogramms Töpfer heute am Sitz der Organisation in Nairobi an. Die NATO hat dort unter anderem Treibstofflager und Chemiefabriken bombardiert. Friedenssuche. China steht im G8-Prinzipienkatalog zur Beilegung des Kosovo-Konflikts offen gegenüber. Nach seinen Gesprächen in Peking verwies der russische Jugoslawien-Beauftragte Tschernomyrdin allerdings darauf, dass China erst nach einem Stopp der NATO-Bombardements über den G8-Plan beraten wolle. Freilassung. Serbische Behörden haben den deutschen Fernsehreporter Pitt Schnitzler dem japanischen Botschafter in Belgrad überstellt. Der 56-jährige Schnitzler, der über den Kosovo-Krieg berichtet hatte, wurde seit dem 16. April von Serben festgehalten. Ungewissheit. Die Deutsche Bahn stellt den Transrapid auf den Prüfstand. Bahnchef Ludewig kündigte heute an, bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung im Juli Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit vorzulegen. Presseberichten zufolge droht der Bahn ein jährliches Defizit von mindestens 72 Millionen Mark, falls das Projekt wie geplant umgesetzt wird. Verständigung. Der Schulstreit zwischen Brandenburgs SPD-Chef Reiche und Bildungsministerin Peter ist beigelegt. Reiche entschuldigte sich auf einer Fraktionssitzung bei seiner Kabinettskollegin für seinen Vorstoß. Er hatte sich ohne vorherige Beratung mit Peter für deutliche Änderungen im Schulbereich ausgesprochen. Sport. Fußball. In einem Nachholspiel der Bundesliga trennten sich am Abend Bremen und Schalke 1:0. Wetter. Nachts abklingende Schauer und Gewitter 10 bis 7 Grad, morgen wechselhaft zwischen 17 und 20 Grad. Verkehr. Ja. A10 von Hamburg in Richtung Frankfurt in Höhe Autobahndreieck Schwanebeck ist die linke Fahrspur wegen Reparaturarbeiten nach einem Verkehrsunfall gesperrt. Das war ein Fritz Kurzinfo mit Frauke Niemeyer. Dankeschön. Bitteschön. Und wir geben ein Konzert, ein viel besseres Konzert als im letzten Jahr. Ein tausendmal besseres Konzert als im letzten Jahr. Viel besser, als sich jeder vorstellen kann. Mal eins plus das, was Eifel gesagt hat, in Klammern mal hoch plus. Also das wird doppelt so viel, wie alle Menschen jemals auf der Welt ihr ganzes Leben Pfennige gezählt haben, mal die Sekunden, die jeder für sich alleine gelebt hat. Er wird so viel wie einem vergessen hat, weil alle im Universum mit Raketengeschwindigkeit plus immer eins mehr als im Konzert. Knorkator live. Freitag, 14. Mai in der Columbia-Halle Berlin. Sonntag, 16. Mai im Alten Schlachthof Dresden. Präsentiert von Fritz. Wird gut. Wenn sie mit den Augen rollen und spielen verrückt, dann lach ich mich krank. Ein richtiger Mann kann gern verzichten. Auf solche kleine Jungsgeschichten. Nur Männer, die noch keine sind, sagen sich, die Kleine spinnt. Wenn ich sie nicht klasse find, für die herzlichen Dank. Nur ein ganzer Mann, der eine Menge kann. Wehe mein Traum, doch sag, wo gibt's den einen, der fantastisch küsst, klug und sportlich ist, der auch Draht ist, denn sonst will ich keinen. Männer, die noch keine sind, machen manchmal sehr viel Wind. Sein großes Kind und glaubt, er sei ein Kerl wie ein Schrank. Männer, die es werden wollen, wissen oft nicht, was sie sollen. Wenn sie mit den Augen rollen und spielen verrückt, dann lach ich mich krank. Ein richtiger Mann kann gern verzichten. Auf solche kleine Jungsgeschichten. Die Kleine spinnt. again? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, noch anderthalb Stunden wollen wir die doch recht unübersichtliche Männerwelt sortieren und versuchen rauszukriegen, welche Hauptgruppen an Männern es gibt und dafür präzise Beschreibungen zu finden. Großartig vorgelegt hat bisher Rebecca. Hallo? Ja, hallo. Rebecca, du bist noch da. Ich bin noch da. Und wir versuchen jetzt gerade noch Qualle zu beschreiben. Ach, ich will die Telefonnummer nochmal durchsagen. Wer einen Beitrag dazu hat oder wer eine Vorstellung von bestimmten Typen von Männern hat und die beschreiben könnte, der könnte gerne hier anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Die andere Möglichkeit besteht darin, sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden, der soeben seine Arbeit aufgenommen hat. Das ist eine Mensch-Maschine-Kombination. Ein junger Mann, der im Studio steht, eure Anrufe entgegennimmt, auf Band aufzeichnet, die zusammenschneidet und wir können uns die dann in der nächsten Sendung anhören, so wie wir uns nachher dann das Band der vorigen Sendung anrufen. Und, der, und wenn halbautomatische Anrufbeantworter... Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. 731 39 32 ist immer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Hallo Qualle? Ja. Du bist noch da? Ja. Und wartest jetzt auf Typentipps? Ja. Oder hättest du jetzt schon eine Möglichkeit gefunden, dich selber erstmal einzusortieren? Nee, noch nicht so richtig. Also alternativer Papi? Ja, bestimmt. Ja. Ah, klingt nicht so. Nee. Bei einem jungen Menschen, der noch im Stimmbruch ist, Mainstreamer? Naja. Naja. Möchte er an Bukowski? Nee, war oder dann auch noch zu jung? Ja. Ja? Schwarz gewandeter Intellektueller? Ja, so ein bisschen. Bisschen? Also, naja. So. Intellektueller nicht so gerade, aber. Rebecca, welche Frage, oder Tokotrona, welche Frage können wir denn noch stellen, um, sagen wir mal, die Typenfrage schnell zu klären? Ja, eine so banale, basale Geschmacksfrage. Fragen, also nach Büchern oder Gruppen oder Freizeitbeschäftigungen, Lieblingsturnschuhe oder was trägt er überhaupt? Schuhe sind ja auch oft sehr aufschlussreich. Mhm. Also was sind Qualles Qualle, was ist dein Lieblingsschuhwerk? Meinst du jetzt von der Firma her oder? Nee, ja, von der Firma oder ja, also, Turnschuhen durchs Leben oder hast du so, nee, so also Firma Doc Martens oder was? Nein, Firma eigentlich nicht so. Also Sandalen mit Socken? Naja. So ja, ich habe nämlich noch einen neuen Typen Hausmeister. Das fällt mir bei Sandalen mit Socken. Hausmeister, ja. Schön, ja. Naja, so jetzt so eine Art Sandalen, so eine Halbsandalen, Halbtonschuhe. So. Die sind ein bisschen offen und naja. Was sind denn Halbsandalen, Halbtonschuhe? Ja, das sind, also die habe ich von meinem Vater geschenkt gekriegt. Das ist nun gerade die Firma Adidas, ja. Ah ja. Also Adidas Sandalen. Ja. Naja, ist doch eine klare Ansage. Ja. Das ist ja doch eine heftige Mischform, oder? Ja, ich sehe auch gar nicht klar jetzt. Adidas-Sandalen? Ist ja wirklich irgendwo zwischen, was war das zwischen Tokotrona und alternativen Papi? Wobei man eigentlich denkt, dass es wegen verschiedene Generationen seien. Ja, aber zumal ja der Tee trinken und auch dazu kam. Ja. Oh, das verwirrt oh. mich gerade, aber ich vermute bei Qualle, so was ich von ihm bis jetzt mitbekommen habe, dass es eher in Richtung Tokotrona oder Vorstufe Tokotrona geht einfach. Ja. Ne? Aber es ist schwierig, weil ich kann ihn nicht sehen. Qualle, sag mal noch so ein, zwei Lieblingsbands? Rammstein und so, naja, so Physik. Rammstein ist ja nur wieder das Gegenteil von Tokotrona. Das müssen wir eine neue Rubrik aufmachen, ja. Das ist ja, naja, das ist so, naja. Ja. Naja, und sonst so, naja, eine Band nicht gerade, aber ihr kennt da sicher bestimmt Mike Lehmann alle, weil ihr alle Fritz hört. Mhm. Und naja. Mike Lehmann, ja. Und ein Buch? Gibt's ein Buch? Naja, nö, eigentlich, ich lese nicht so viel Bücher. Nicht so, Ja, vielleicht sollte man noch einführen die Kategorie orientierungsloser junger Mensch. Ja, orientierungsloser Rammsteiner. Orientierungsloser Rammsteiner. Genau, das passt so zu mir. Ich, ja? Oh, naja. Würdest du denn, Rebecca, wie alt bist du, wenn ich dich fragen darf? Ich bin 25. Und du, Qualle? Ich bin 14. Ja. 14? Ja, na, das ist schon klar, dass dann eine gewisse Orientierungslosigkeit möglich ist. Rebecca, welche Ratschläge würdest du denn einem jungen, orientierungslosen 14-jährigen Rammsteiner geben? Immer locker bleiben. Zur Typenqualifizierung, immer locker bleiben. Ja, zur Typenqualifizierung, ja. Das ist ja noch nicht sehr ausgebildet, wobei ich vermute, es gibt zwischen dem orientierungslosen Brandenburger Rammsteiner einen Unterschied zum orientierungslosen Berliner Rammsteiner. Ja. Ja, ich weiß nicht, der hört sich ja irgendwie doch ganz gut an. Ich will einfach weitermachen und locker bleiben irgendwie. Das wird schon was mit dem Typ. Qualle, ja. Bleib optimistisch. Natürlich ein guter Tipp, danke. Ja. Hör schön, immer schön Radio und hör jetzt die Sendung noch weiter zu Ende. Ja, ja, klar. Ja, vielleicht gibt es so ein paar, sagen wir mal, Wegweiser. Ja. Möglicherweise, die dein Beitritt fortkommen befördern könnten. Ja, gut, ja. Okay, vielen Dank für den Anruf, ja? Tschüss. Tschüss. So, Rebecca, dann würde ich dir, ach so, jetzt habe ich die rausgedrückt, ach, ist das ärgerlich, ich habe falsch rumgemacht. Rebecca, dann danke ich dir jetzt fernmündlich durchs Radio für deine, für die extrem präzise Typologisierung des männlichen Geschlechts. Wir haben jetzt also Bärchen, den Existenzialisten oder schwarzgewandeten Intellektuellen, den Tokotroner, den alternativen Papi, den Mainstreamer, den Möchtegern Bukowski, und den Hausmeister, der jetzt leider nicht präziser beschrieben wurde. Und dann natürlich der orientierungslose Rammsteiner. Hallo Wieland? Ja? Ja. Einen wunderschönen guten Abend, Kuttner. Guten Abend. Ich grüße dich. Also als erstes wollte ich erstmal der Rebecca meine Referenz erweisen. Das ist ja wirklich hervorragend gewesen. Ich habe mich köstlich amüsiert. Und eine extrem präzise Beschreibung, oder? Also extrem präzise, ja. Und eigentlich gibt es da meiner Meinung nach nicht viel zuzufügen. Nicht also, mehr viel zu ergänzen. Wem würdest also, ist eigentlich alles gesagt. Also Hausmeister ist okay, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Ja. Da kann man noch ein paar Turnhosen und Turnschuhe und was weiß ich, so irgendwelche Schlapperteile noch dazu dichten, aber. Wobei Sandalen waren schon irgendwie präzise, gerade bei Hausmeister. Ja, da gibt es aber auch Unterschiede. Also ja. Hausmeister, die sind nicht unbedingt Sandalen. Ja, aber auch im Arbeitsschuhe dann. Ja. Ja. Welchen Typ würdest du denn repräsentieren? Da überlegt man natürlich, wenn man zu Hause dann irgendwie davor sitzt und so, wo packt man sich da rein? Also ich habe da auch ein bisschen Schwierigkeiten. Also ich denke schon eher erster Part, also nicht Mainstreamer, sondern der Schwarzgewandete oder so. Der schwarzgewandete Intellektuelle eher, ja? Theatergänger. Ja. Und so, also so in der Richtung. Ansonsten auch von etwas, von allem. Aber auch Rotwein Pernod? Mineralwasser aus der blauen Flasche? Nee, also Mineralwasser aus der blauen Flasche vielleicht nicht. Also das ist mir eigentlich egal. Mineralwasser schon, aber... Ja, siehst du zum Beispiel echt wieder ein Mineralwasserverächter? Rotwein trinke ich aber nicht die blaue Flasche. Also es kommt nicht auf die blaue Flasche an. Also Sprickwell tut es dann auch. Ja. Als alter Lokalpatriot. Hast du eine Brille? Nee, habe ich auch nicht. Ah ja. Aber ich sitze gerade nach wie vor in schwarzen Klamotten, zugegebenermaßen mit einem weißen T-Shirt und dann wieder ein bisschen Brust. Und auch nicht. gutes Tuch? Eher nicht, also so eher so, sage ich mal, lässig. Ja. Also doch schon eine schwarze Jeans oder was auch immer. Ja, unverkrampfter, schwarzgewandeter Intellektueller. Ja, aber auch so ein bisschen Topotronic, Möge, aber auch wieder Rammstein und dann kommt dann auch Smashing Pumpkins dazwischen und sowas in der Richtung. Ja. Also, aber schon ab und an mal ins Theater. Ich gehe schon ab und an mal ins Theater. Ja. Ich bin aber auch am Theater groß geworden. Eher Cineast. Cineast auch das, ja, also so von allen etwas. Ist ein bisschen schwierig. Also ja, wobei, das ist schon ganz schön. Also ja, das sind ja so Oberbegriffe, die stimmen natürlich nicht hundertprozentig, sondern man bewegt sich ja da immer in so einem Mischfeld eigentlich. Denke ich auch. Also auch der Müsli-Papi, den findet man wahrscheinlich auch irgendwo in sich selbst, wenn man ganz tief reinguckt. Ach so, ja. Für sich wieder und so. Nee, finde ich bei mir ja nicht. Nee. Fahrradfahren ist mir zu mühsam. Ein Fernseher habe ich, aber immer nur nicht, also aber nur aus Versehen. Beispiel, meine Küche sieht aus wie so ein zweiter Recyclinghof. Also ich nehme auch wirklich die Zigarettenschnipsel sozusagen. Ich drücke jede Tüte von der Zigarette und trenne dann den Zellophan vom Alu und packe das extra. Ja. So eine Sache mache ich dann auch. Also irgendwie bin ich mir schuldig. Du trennst da Alu und Zellophan? Ja, ist irgendwie wie gesagt, meine Küche sieht aus wie so ein zweiter Recyclinghof. So. Und dann, was machst du dann? Dann trage ich die fürsorglich runter und sehe dann zu, wie sie beim nächsten Mal zusammen wieder reingeschmissen werden in den Container. Ja, super. Also das sind dann so die Sachen, die man so doch durchzieht. Ja, also wie gesagt, ich hätte mich ja gern mit der Rebecca noch ein bisschen unterhalten und hätte mich mal analysieren lassen. Das hätte mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, schade, die ist irgendwie aus meiner Dämlichkeit gewissermaßen rausgeflogen. Ja. Was mir extrem leid tut. Mhm. Eine Ergänzung hast du jetzt nicht. Du denkst, im Grunde sind damit eigentlich alle Typen schon abgedeckt. Ja, also die Wesentlichen. Ja. Also wenn man jetzt wunderschöner Name, wie Qualle vorhin meint, dann mit Mike Lehmann, denkt man natürlich irgendwie auch an Bauarbeiter, aber der würde dann sich auch wahrscheinlich den Hausmeister-Typ dann vielleicht auch so ein bisschen integrieren. Stimmt. Also, wäre dem wahrscheinlich zuzurechnen. Also die Bauarbeiter, die haben ja dann auch wieder, die kommen dann wieder aus ihren Löchern, wenn es denn an den Vatertag geht. Ne? Dann wimmelt die Straße dann wieder von Bauarbeitern. Ja. Dann wandelt sich plötzlich irgendwie ein Existenzialist in den Bauarbeiter oder so. Also ich habe da mal ziemliche Befürchtung. Du auch, ja? Vor diesem grässlichen Tag. Also, ja, ist klar. Entweder man verschließt sich da zu Hause, man bleibt ganz fest zu Hause oder man fährt irgendwie auf eine einsame Insel. Ja. Und so. Wobei wir jetzt im Bauarbeiter nicht mit Missachtung strafen sollte, nein, immerhin lebt ihr doch. Aber das ist einfach so ein Typus, ne? Ja, genau, ja, wie ja. Alle anderen. Es ist einfach so ein bestimmter Typus von Mensch, denke ich. Von dem mit bei Fanny van Damme die schöne Zeile: Im Regen stehen die Bauarbeiter, warum machen sie nicht weiter? Rätselhaft und melancholisch und wunderbar, oder? Ja, und durchaus eine Hommage an die Bauarbeiter. Ja. Übrigens habe ich nochmal ein Thema. Du bist ja auch glaube ich so ein Brecht-Wall-Fan, ne? So ein bisschen, oder? Ja. Morgen eine schöne Premiere in der Kölner Saalbau. Und zwar Mahagoni Brecht-Wall-Songspiel. Kann ich empfehlen. Ja, wobei es, ja? Was ja. Machen, kann ich sowieso nicht, fällt mir gerade ein. Happy Aber, End, Mahagoni, so ein Brecht-Wall-Songspiel. Wobei, da habe ich ja schon fast immer den Eindruck, dass die schon endgültig weggesungen sind, die Songs. So dass man, dass es wenig Sinn macht, die auch nochmal, wenn die nochmal jemand anders singt. Also geht mir immer so. Es ist ja, ich meine, manche Stücke werden seit Jahrzehnten wieder aufgeführt, ne? Und irgendwie sind die immer wieder neu. Also ich denke auch Brecht, weil das so was Unzeitliches. Ja. Was man immer. Weil ich ja hauptsächlich immer also Brecht-Eisler-Fan bin. Was eine gute Überleitung ist, weil ich jetzt endlich meine Muttertagsmusik spielen kann. Mhm. Wieland, ich danke dir. Alles klar. Aus der aus dem Stück Die Mutter, die Bühnenmusik von Hans Eisler, der Song Wie die Krähe. Vielen Dank, Wieland. Ja? Gut, ciao. Tschüss. So, und jetzt kommt die Muttertagsmusik. Arbeite, arbeite mehr. Spare, teile besser ein. Rechne, rechne genauer. Wenn die Kopeke fehlt, kannst du nichts machen. Was immer du tust, es wird nicht gelingen. Deine Lage ist schlecht, liebe Schwester. So geht es nicht weiter, aber was ist der Ausweg? Wie die Krähe, die ihr Junges nicht mehr zu füttern vermag, machtlos gegen den winterlichen Schneesturm keinen Ausweg mehr sieht und jammert, siehst du auch keinen Ausweg und jammerst. Was immer du tust, es wird nicht gelegen, deine Lage ist schlecht, viele schlechter. So geht es nicht weiter, aber was ist der Ausweg? Fruchtlos arbeitest du und scheust die Mühe nicht, zu ersetzen das Unersetzbare und einzuholen das Nicht-Einzuholende. Wenn die Kopeke fehlt, ist keine Arbeit genug. Über das Fleisch, das dir in der Küche fehlt, wird nicht in der Küche entschieden. Was immer du tust, es wird nicht gelegen. Deine Lage ist schlecht. Und schon ist es zu Ende, die Musik. Wir können hier weiter telefonieren. Das Thema ist immer noch, welche Typen an Männern gibt es? Wir haben jetzt bisher 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Typen entwickelt oder so. Ja, 8. Den alternativen Papi, den schwarz gewandeten Intellektuellen, den Tokotroner, den Mainstreamer, den Möchtegern Bukowski, den Hausmeister und den Orientierungslosen. jungen Menschen, wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr Bestätigungen habt, wenn ihr Widerspruch einlegen wollt, dann könnt ihr gerne hier anrufen unter der 70 97 110 beziehungsweise mit euren Beiträgen euch auch an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Und was rauskommt, wenn ihr den halbautomatischen Anrufbeantworter, die 731 39 32 anruft, das hören wir uns jetzt an. Ich habe einen riesengroßen Wunsch. Das Telefon. Achso, Entschuldigung. Bereits hier nimmt das taktische Spiel konkrete Formen an. Vor Ausführung seines letzten Zuges musste der Anziehende genau die sich jetzt ergebende Verwicklung berechnen. Der kombinatorische Sturm beginnt. Ja, wir versuchen mit allen Mitteln steinreich und stinkeberühmt zu werden und deswegen dieser Hinweis hier auf http://listen.to/radiopassive und deswegen auch dieser kurze Ausschnitt aus unserem Favorite Song. Da rufen Leute an und geben ihre www-Adresse durch und da ist sie auch noch falsch. In Wirklichkeit heißt sie ja http://listen.to/radiopassive ohne www. Alles klar. To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant and Nelly was her name. Ja, hi, Kuttner. Hier ist Kai. Ich hatte mal ein Bedürfnis, weil ich einen alten Westernfilm gesehen habe. Da saß ein Typ in so einem richtig schönen steinigen Fluss drin und wuscht sich da. Und ringsrum seine Kumpels und weiß ich was alles war, mit dicken Jacken, also richtig arschkalt. Und das habe ich gesehen und habe gesagt, boah, das musst du irgendwann mal machen. Also habe ich mir zu Hause in meiner Badewanne kaltes Wasser reingelassen und wollte mich reinsetzen. Da aber meine Füße das nicht ausgehalten haben, habe ich mir gedacht, gut, ziehst du dir deine Westernstiefel an und ja, machst das. War ein ziemlich cooles Gefühl, muss ich sagen. Ja, hallo, hier ist Michael. Mensch, das ist ja stark. Kuttner, ab und zu in meinem Auto höre ich deine Sendung. Manchmal sehr zweifelhafte Typen, die da anrufen, aber insgesamt sehr unterhaltsam. Ich wollte mal einen Vorschlag machen, Thema zur Sendung. Kuttner könnte mal eine Sendung über Klassenfahrten machen. Hier kommt ein Gedicht von Eduard Mörike. Restauration. Das süße Zeug ohne Saft und Kraft. Es hat mir all mein Gedärm erschlafft. Es roch, ich will des Henkers sein. Wie lauter welke Rosen und Kamilleblümlein. Mir ward ganz übel, mauserig, dumm. Ich sah mich schnell nach was Tüchtigem um. Lief in den Garten hinterm Haus, zog einen herzhaften Rettich raus. Fraß ihn auch auf, bis auf den Schwanz. Da war ich wieder frisch und genesen ganz. Geradeaus geht der Pfad, ist einfach nur gerad. Doch manchmal macht der Weg ein Knick, führt ein ganzes Stück zurück. Führt über Berge, Täler, wird mal breit und mal schmäler. Man geht allein und mal mit Freunden, kann darüber reden oder träumen. Hindernisse überwinden, durch Schlendern oder Sprinten. Doch ist gefallen oder verlaufen? Ja, also unerfüllte Wünsche, Kinderwünsche, die haben sich bei mir im Prinzip alle erwünscht. Ich habe auch genau dasselbe Schöne erlebt wie Kuttner in so einer Modderpfütze. Ich bin auf Dorf groß geworden, komme aus der Strausberger Ecke und da bin ich denn, was heißt da bin ich denn? Also in dieser Modderpampe. Und nun die Erkenntnis eines angehenden Abiturienten. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend erreichbar. So, Kinder, das passiert. Super, so, ja, so schön kann ein Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter sein. Wenn ihr euch daran beteiligen wollt, dann könnt ihr was machen, braucht ihr bloß anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, Dann 0331 für Potsdam 731 3932. Also man kann da alles machen. Beiträge zum Thema, man kann sich selber promoten, man kann versuchen, seine Kleinkunst loszuwerden. Selbstgeschriebene Gedichte, Songs können da aufgenommen werden. Und es können natürlich auch, wenn ihr das habt, existenzielle Fragen, die euch bewegen und von denen ihr denkt, dass sie hier in der Sendung eine Beantwortung finden können, könnt ihr darstellen. Und wenn ich es nicht verschüssle, würde ich die dann sogar möglicherweise übernehmen und zu einem Thema in einer der folgenden Sendungen machen. So, jetzt haben wir erstmal Julia. Ja, bist du dir sicher, dass du jetzt nicht noch eine Musik spielen willst? Weil das ist ja voll die coole Strategie, um hier schon vor dem eigentlichen Fragen schon aus dem Konzept zu bringen. Ach so, wieso denn? Wieso habe ich dich jetzt aus dem Konzept gebracht? Weil ich jetzt hier so lange warten muss. Nee, jetzt hast du doch erstmal Konzept. Das ist doch Konzept, ist nicht warten, sondern Konzeptbildungszeit. Na, ich muss dir auch zuhören, ne? Nee, musst du nicht. Du musst dich auf dich selber konzentrieren, ein bisschen in dich versinken. Oh Mann. Und so. Nee, pass auf, ich will mich beschweren. So, also, Julia, worüber denn? Ja, also du hast das schon mal vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr das Thema gehabt und da habe ich mich schon aufgeregt. Ach, wieso denn? Und wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie war genau dein Thema, Problemfeld Mann, kann das... Naja, nicht ein Thema, aber eigentlich eher, also Männertypologien zu entwickeln. Männer gewissermaßen wie Haushühnerrassen unterschiedlichen Typen von Männern zu beschreiben. Ja, okay. Aber zumindest hast du genau dasselbe schon mal gemacht und ich habe mich damals schon aufgeregt. Und aber du wirst zugeben müssen, dass es eine enorme Form von Lebenshilfe auch ist, die möglicherweise die Orientierung in einer sehr unüberschaubaren, sehr komplexen, sehr bunt gewürfelten Männerwelt möglicherweise erleichtert. Aber ich halte, nee, das ist ein Schein. Also ich meine, man neigt ja dazu, Ordnungsprinzipien zu suchen und irgendwie das Gliederungen vorzunehmen, aber die irgendwie völlig schwachsinnig sind, glaube ich. Wieso denn schwachsinnig? Aber wird doch... Ich meine, weißt du, also ich meine, es geht ja um Männer und es gibt auch weibliche Existenzialisten und... Ja, das geht ja jetzt nicht um Frauen, jetzt haust du das aber ein bisschen durcheinander und du wirst zugeben, dass es sehr deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen erstmal gibt. Nee, aber verstehst du das? Was heißt nee, natürlich? Das sind keine männerspezifischen Typologien einfach. Also, die müssen ja nicht nur für Männer gelten. Die können ja meinetwegen, wenn man jetzt so eine Kategorisierung, sie müssen für Männer gelten, aber das heißt ja nicht, dass sie ausschließlich für Männer gelten müssen, verstehst du? Nee, die können meinetwegen für Fahrräder, Hühner und Frauen auch noch gelten. Aber dann muss man es doch nicht als Typologien des Mannes ausgeben, ey, das ist ja dann. Nein, du verwechselst jetzt eindeutig und eindeutig. Verstehst du? Das heißt ja nicht, dass es nur für Männer gilt. Aber wenn man jetzt Männer erstmal sortieren will, verstehst du, dann kann man sicher sagen, ist vielleicht kein wesentlicher Unterschied. Aber es gibt schwarzhaarige Männer, es gibt rothaarige Männer und es gibt blonde Männer. Daran kann man ja Männer, ob es Sinn macht oder nicht, unterscheiden. Aber es gibt natürlich auch schwarzhaarige Pferde, rothaarige Pferde und blonde Pferde. Und es gibt schwarzhaarige, rothaarige und blonde Frauen. Ja, aber... Hühner weiß ich jetzt nicht so genau. Siehst du, das Ding ist doch, dass ich... das Thema hätte so interessant sein können und du machst das jetzt so langweilig. Aha, was wäre denn dein Interesse an dem Thema? Also ich meine, meine Unterscheidung, Typologisierung von Männern würde eigentlich relativ einfach ausfallen. Und zwar würde ich das an der Mutter irgendwie festmachen. Also sozusagen, der eine Typ ist der Typ, der eine Mami sucht oder eine Ersatzmami. Und der andere ist, der Mutti ist, meinst du? Einer, der Mutti sucht und einer, der Mutti ist. Genau. Ja, du machst es jetzt aber sehr holzschnittsartig. Jetzt hast du nur noch zwei Typen von Männern. Naja, und... das ist ja jetzt doch eine extrem grobe Einteilung, oder? Naja, aber das Thema wird es, glaube ich, mehr treffen, als jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, schwarz gekleidete Menschen, die blau... Feinsinnige, präzise, hoch aufmerksame Symptombeschreibungen, die ja auch immer was anderes bedeuten. Aber ich und die mit nicht, anderen Sachen zusammenhängen. Ich glaube, die sind zu konstruiert. Nee, finde ich überhaupt ja nicht konstruiert. Ich finde extrem präzise Beschreibungen. Weil, sagen wir mal, die Unterscheidung, wenn man jetzt, sagen wir mal, die ganze männliche Welt, wie viele Menschen gibt es? 6 Milliarden, davon sind die Hälfte Männer, 3 Milliarden. Wenn man jetzt sagt, die einen sind Mutti, die anderen suchen Mutti, dann hat man immer noch mit 1,5 Milliarden Männern zu tun, verstehst du? Und sich da jetzt zurechtzufinden unter diesen 1,5. Und da helfen dann so eine Beschreibung wie, ob eher alternativer Papi, eher Mainstreamer, eher möchte gern Bukowski, eher ein orientierungsloser junger Mensch, eher Hausmeister, helfen da schon weiter. Aber... Verstehst du, also jetzt hättest du dann die 1,5 Millionen oder die 3 Millionen dann wenigstens durch 6 geteilt. Ich meine, irgendwie ist es schick, weil das auch letztendlich wieder passt, ne? Aber was? Ich meine, das also sozusagen das Mami-Suchen kommt, also wird ja jetzt wieder deutlich eigentlich. Bei wem? Bei dir zum Beispiel. Du meinst, ich suche jetzt hier eine Mami? Nee, aber wird. Na, ich bin doch selber in einer totalen Mutti-Position hier. Echt? Ja, siehst ja, du, und da na, ich muss aber, mich doch mal die Sorgen betroffener junger Menschen. Ja, da wirst du doch aber reingenötigt, oder? Ja, natürlich, klar. Weil ich umgeben bin von emotionalen Waisenkindern. Und ich meine, du verweigerst es ja auch. Nee, ich verweigert nicht. Ach, ich glaube schon. Ja, ich bin schon Mutti. Echt? Na, logisch. Oh, süß. Naja, okay, dann macht mal jetzt weiter. Ich höre mir das nicht mehr an. Voll niedlich. Ja, okay, vielen Dank für deinen Anruf. Okay, tschüss. Tschüss. So, dann haben wir hier Yvonne. Hi. Hi Yvonne. Es ist ja Wahnsinn, dass ich mal in deiner Sendung bin. Ja, freut mich ja auch sehr. Ja. Ich habe lange darauf gewartet, Yvonne. Toll. Ich hätte noch das Muttersöhnchen. Das Muttersöhnchen. Den großen Jungen. Den Lehrertyp. Ach, das wird jetzt eine ganz andere Kategorie. Aber ist auch okay. Muttersöhnchen. Während natürlich die von Rebecca waren ja eher kulturelle Beschreibungen. Und bei dir sind es jetzt eher emotionale Beschreibungen eigentlich, wa? Großer Junge, was war der nächste? Den Lehrertyp. Lehrer, uiuiui. Den Manager. Der Manager. Den Künstler. Der Künstler. Ah ja. Kennst du denn so Leute? Wem würdest du jetzt deinen Vater zuordnen? Mein Vater? Ja, was für ein Typ ist denn der? Mein Vater ist eher so... Jetzt sag nicht generationsbedingt Lehrer. Nee, ist eher... Nee. Muttersöhnchen, oder? Nee. Eieiei. Aber den müsstest du jetzt irgendwie einsortieren können. Wenigstens ansatzweise. Oder wenigstens in der Mischbeschreibung auch. Das ist schwierig. Er ist streng katholisch. Hm. Und dann kommt eine ganze Weile gar nichts. Dann ist er ein Mutter-Gottes-Söhnchen. Wahrscheinlich. Streng katholisch und dann kommt Janisch. Na, reicht denn aus, reicht denn, sag mal, Katholizismus aus, um einen Typus Mann zu beschreiben? Nee, ist verflucht wenig, das musst du zugeben. Kein Muttersöhnchen, kein großer Junge, kein Lehrertyp, Manager schon gar nicht, Künstler auch nicht, Bauarbeiter auch nicht, Bärchen auch nicht, ja, schwierig. Möchte Herrn Bukowski? Hängt er manchmal in Bars, schwarz gebandet in Bars rum, schweigt und leidet an der Welt? Schon. Schweigen schon. Leiden an der Welt? Ja, sowas, ja, doch. Ja? Ah ja. Na, das ist vielleicht doch ein Möchtegern Bukowski mit Neigung zum Katholizismus. Ja, könnte sein. Ja, was wäre denn der passende Männertyp für dich von den jetzt von dir vorgestellten Kategorien? Eine Mischung aus... Wenn du dich jetzt also rein typologisch entscheiden müsstest, zwischen Muttersöhnchen, großem Jungen, Lehrer, Manager, Künstler? Nee, eine reine Entscheidung kann ich da nicht treffen. Wenn jetzt Not am Mann, im wahrsten Sinne des Wortes, herrschte, 5 Männer stehen da und sind genau als solche zu erkennen? Eventuell Manager. Manager. Ah ja, nicht schlecht. Weil der dann wenigstens noch mit Geld umgehen kann. Ja. Yvonne, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja, bitte. Ja? Okay, tschüss. So, dann müssen wir jetzt erstmal den Zusammenschnitt der letzten, also müssen nicht, sondern ich will ihn unbedingt hören, den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David besorgt. Der schneidet die Sendung immer mit, schneidet sich dann passende Sachen raus, was meine Moderation betrifft und setzt sich dann selber in oft sehr frecher Weise dagegen und stellt irgendwie was völlig Neues her. Der Zusammenschnitt von David, hier kommt er. Mensch, ehrlich. Ja. Was? Ja, hier so. Hm? Ja. Konnte jemand mit vom 3-Meter-Brett springen? Ach, nee. Man muss immer einen Rückzieher machen. Genau. Wollen wir nicht mal um die Wette schwimmen? Nee. Nein. Wir könnten ja ein bisschen Federball spielen, da vorne ist gerade ein bisschen Platz. Man kann ja nicht mal mehr eine Bravo lesen. Ich auch nicht. Dabei wär's so leicht, oder? Dabei wär's so leicht. Ja. Könnt ihr doch auch zu Hause machen. Ja. Ja, kann man machen. Das haben wir ja alle. Ja. Sag mal, wollt ihr wirklich die ganze Zeit jetzt Bravo lesen? Ja, ja. Das ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie... Die Verlockung ist schon wieder... Philosophie für Anfänger, ne? Ja, und Psychologie. Das ist echt unglaublich. Ihr seid doch viel zu alt dafür. Ja. Das ist ja eine tolle. Das sind doch so eine komischen Kinderwünsche eigentlich, oder? Den ganzen Tag im Schwimmbad liegen und Bravo lesen? Ja. Ja, da habe ich ja überhaupt kein Verständnis für. So einen infantilen Ekel-Kinderwunsch hast du nicht. Muss mal überlegen. Ich schon immer nach welchen Wunsch hast du denn? Muss mal überlegen. Ich würde gerne mal im Schlamm liegen. Mach ich gleich. Das ist einfach sehr außergewöhnlich. Oder in der Badewanne voll mit Nutella. Vier Jahre mal unsichtbar. Oder völlig besoffen zur Schule gehen. In die Schule zu gehen. Natürlich völlig unmöglich. Warum? Na, überlegen. Oder vielleicht auch heute ist Sonntag. Stimmt. Weil ganz hemmungslos irgendwie runter. Nackt runtergehen. Irgendwie 20 Minuten zu einem Café laufen, sich da hinsetzen, Milchkaffee trinken und wieder nach Hause gehen. Ja. Grausam. Warum? Das ist ja furchtbar. Ja. Voll lässig. Oder hier jetzt nackt vom Dreier sprechen. Ja, schlecht. Das wäre doch toll. Ach so, ihr wisst was, auf die Bühne zu gehen? Hier blutjunges Publikum. Oder wie meinst du? Ja, gewissermaßen. Und was heißt jetzt blutjung? Guck dich doch mal um. Super. Ja. Ciao. Also schon eher so mädchenhaft. Mann, 17 Jahre. Blondes Haar. Ach, das wäre lässig, oder? Ja. Wenn man mal überlegt, was hat man zu verlieren? Du musst das, glaube ich, einfach mal versuchen. Ja. Du dann aber auch. Ja, klar. Ach, nicht alle gemeinsam? Nee. Ja, nicht, wa? Nee. Wer fängt an? Ich? Du? Ja, sag mal. Hey. Wieso nicht? Du hast schon im Auto vorne gesessen. Genau. Ja, da widerspreche ich auch nicht. Ja, kann ich alles haben. Nach dir, Johnny. Echt? Ich habe ja auch vorne gesessen. Super. Na, dann mach mal. Warte. So, jetzt mach mal. Okay. Geil. Der geht. Ja. Toll. Also, ich meine, das sieht natürlich extrem scheiße aus. Bitte legen Sie sofort die vorgeschriebene Badekleidung an, der Herr. Oh, das gibt Ärger, das mache ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ja. Ja. Ich weiß. Was? Heute machen wir Krippenparty. Krippenparty? Ja, heute Abend. Nee. Wieso denn? Finde ich großartig. Das ist lieber eine Kindergartenparty. Das ist ein Kompromiss. Und aber in einem echten Kindergarten. Genau, muss ich gut sagen. Das ist noch ein wirklich tief sitzender Wunsch in mir. Das war der am Insulaner, da kenne ich jemanden. Da wird auch jede Menge gesoffen und gekotzt, oder? Ja. So, trinkt man denn da hauptsächlich so Apfelwein? Nee, Wasser, Obst. Obstwein. Ne? Säfte. Und der dreht ja sowieso, oder? Vor allem müssen wir uns unbedingt diese Anzüge anziehen, die man damals hatte. So ein vollkotzter Bossanzug ist so schön. Und dann schweißen wir mit Grießpudding. Mit Haferflocken breit zu schmeißen. Bitte legen Sie sofort vorgeschriebene Badekleidung an, der Herr. Bitte legen Sie sofort. Was wäre, wenn ich ein Junge wäre? Das wäre wunderschön. Da könnte ich jeden Tag in langen Hosen gehen. Allzu schwer, wenn ich ein Junge wär. Nur wenn Tino mir erst. Und wenn Tino liebt zu mir erst. Kann Tino mir sein. Eine Piccolina, Carina, Bambina, Sicilia, Signorina zu sein. Ist wunderbar, wenn ich ein Junge wär. Mit einem Motorrad. Dann wäre ich bekannt, bald in der ganzen Stadt. Ich trau mir zu, Fußballverein, ein guter Mittelstürmer zu sein. Das wäre allzu schwer, wenn ich ein Junge wär. Nur wenn Tino mich. Und wenn Tino liebt zu mir. Wenn Tino Junge wär, dann wüsste ich so gut, was so ein junger Boy aus lauter Liebe tut. Ich würde in die Schwulen singen und sexy weiße Köpfe drehen. Ich hätte genug Verkehr, wenn ich ein Junge wär. That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So Kinder, 50 Minuten haben wir noch Zeit. Beim Versuch, Männer systematisch zu kategorisieren, gibt im Grunde, liegen jetzt zweieinhalb unterschiedliche Formen der Kategorisierung vor. Einmal die von Rebecca getroffene, ich möchte sie kulturphilosophische nennen, die unterscheidet zwischen alternativen Papi, Mainstreamer, möchte gern Bukowski, orientierungslosem Rammsteiner, Hausmeister und was hat man noch? Existenzialisten und Tokotroner. Und dann der erweiterte Vorschlag zwischen Männern, die eine Mutter suchen oder Mutter sind, der wurde dann noch ausdifferenziert später in Richtung Muttersöhnchen, großer Junge, Lehrer, Manager, Künstler. Wenn ihr andere Kategorisierungsvorschläge habt, dann könnt ihr gerne hier anrufen unter der 70 97 110 oder ihr wendet euch an den halbautomatischen Anrufbeantworter und macht da eure Ansage auf Band, auf das wir sie uns dann in der nächsten Sendung gemeinsam anhören können. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, wen hatten wir denn hier? Diana. Ja, Icke. Die Diana. Ja. Taschen. Diana, du hast ja ein Lachen wie Marianne, muss ich mal sagen. Im Ernst? Ja. Ach so, naja, gut. Der eine oder andere Hörer kennt Marianne. Ach so. Ja. Okay, kein Problem. Gut. So, Diana. Ja. Wie zufrieden bist du denn mit den hier vorliegenden Versuchen, Männer systematisch zu erfassen nach wesentlichen Merkmalen? Ich bin wahrscheinlich ein schwieriger Anrufer, weil ich gerade das eingeschaltet habe. Ach so, ich habe es eben gerade nochmal gesagt. Also ihr habt zwei prägende Versuche, Männer zu unterscheiden. Mhm. Der eine eher so, sagen wir mal, kulturell erscheinungsweisenhaft eigentlich. Also sie sagt, alternativer Papi, eben Kind, Fernseher, Fahrrad, eine Menge Holz, Ikea, Teetrinker, sowas. Mhm. Dann eben der Mainstreamer, braun gebrannt, RTL, Handy, Fitnessstudio. Dann der Möchtegern Bukowski, eher auch schwarz gekleidet, in Bars rumlungernd, schweigend, versuchen ein bedeutungsvolles Gesicht zu machen. Ich kann jetzt nicht alle aufziehen, den Hausmeister, den jungen, schwarzgewandeten Intellektuellen, den Tokotroner. Mhm. Und das so als so eine Typologisierung, Kategorisierung des Rätsels Mann. Und dann habt ihr die einfache Unterscheidung Mutter, Söhnchen, großer Junge, Lehrer, Manager, Künstler. Ja. Wonach würdest du denn Männer unterscheiden? Also das würde ich auch schon alles so sehen, wie das schon so gesagt wurde, aber ich kenne noch eine Kategorie und zwar so jemanden, der immer nur zu Hause rumhockt und bis ich vielleicht Fernsehen guckt und so ganz ruhig ist, zwar Leute empfängt, mit denen noch redet, aber trotzdem sehr zurückgezogen und der sich auch ja nicht an Frauen rantraut. Durch vielleicht irgendein Erlebnis, was da so. Ach so, ne, das war jetzt alles noch recht frauenunspezifisch. Ja. Wie ist der denn eingerichtet? Wie ist denn der gekleidet? Was hört denn der gerne an Musik, den du beschrieben hast? Vielleicht kriegen wir den schon unter hier, unter dem was so. Der hört zum Beispiel, was mich so sehr beeindruckt hat, ich bin der Pimmelmann. Das würde mich, glaube ich, auch extrem beeindrucken. Hört der? Ja. Vielleicht als Ersatz für eben Freunde, für fehlende Freundinnen. Wahrscheinlich, ja. Also, gut, was hört der noch sonst so? Na, dann so eher Techno. Also so das... Techno. Ist sehr anspruchsvoll. Ja. Und, ja, und dann, weiß ich nicht, jeder halt so ein Muffel irgendwie, ja, der nur zu Hause aber rumhängt. Aber du beschreibst jetzt einen konkreten Mann oder beschreibst du wirklich jemanden, der einen Typ, von dem es 12 gibt? Also ich denke mal, dass es davon viele gibt. Aber du kennst aber nur einen. Ich kenne ihn speziell, ja. Ja, aber du kennst nur einen. Oder kennst du noch zwei andere? Also eigentlich sind es zwei, die hängen auch immer zusammen. Ach so, nee, und darüber hinaus jetzt kennst du jetzt aber keinen weiter, sodass man sagen könnte, das ist wirklich eine Kategorie von dem Typus, die, sagen wir mal, wo 800 Männer sind, sind 20 gehören dazu. Nee. Könntest du so nicht sagen. Nee, ja. Aber hast du jetzt angerufen ein bisschen auch in der Hoffnung, dass der das hört? Also weil ich habe jetzt aus deiner Ankündigung quasi heraus gehört, so die leise Ansprache, dass es von ihm blöde ist, dass er sich an Frauen nicht rantraut. Ja, weil genau, du eine Frau wärst, an die er sich doch schön rantrauen könnte. Dass ich das wäre? Ja, ja. Nee, bloß bist du dir sicher? Ich möchte, ja, auf jeden Fall. Ach so, ich dachte, das war jetzt so eine Art Erweckungsanruf. Nee, ich wollte ihm bloß so einen Anstoß geben, dass er halt mal aus seiner Höhle rauskommt. Ja. Weil es mir irgendwie ein bisschen leid tut. Und dann, was soll er draußen machen? Draußen ist kein Fernseher. Ich bin der Pimmelmann, läuft nicht. Naja. Insofern trostlos die Welt draußen. Kalt. Na, vielleicht sollte ungastlich. Er mal versuchen, das kennenzulernen. Ja. Vielleicht gefällt ihm das ja. Ja. Na gut, dann wartet jetzt der Versuch eines Männerbesserungsanrufs. Genau. Okay, Diana, ich danke dir, ja? Okay, dann noch viel Spaß. Danke dir auch, tschüss. Tschüss. Hallo, Tino. Hallo. Ich wollte eigentlich nur wissen, von wem dieses Lied war hier, mit diesen Männern und so weiter. Welche Männer und so weiter? Männer, die noch keine sind. Chris Dirk war das, die legendäre Chris Dirk. Kann man das buchstabieren? D-O-E-R-K oder C-K? D-O-E-D-O-E... D-O-E-R-K. Und von wann ist der? Chris Dirk, na, irgendwann aus den 16 oder frühen 17. Gut, alles klar, mehr wollte ich gar nicht. Du gibst aber jetzt hier nochmal meine größten Erfolge auf CD. Bei Amiga erschienen. Alles klar. Von daher auch nicht teuer, weil die verkloppen ja immer die schöne, wertvolle kulturelle Erbe. D-O-E-R-K. D-O-E-R-K. Musst du, glaube ich, mal den Fati fragen. Kennst du Frank Schöbel? Wen? Fati oder Mutti fragen. Ja, mach ich. Ja, die kennt das. Ja, ja. Okay, Tino. Ja, gut, alles klar. Danke dir, tschüss. So, mit wem habe ich es denn hier zu tun? Kinder. Männer, die noch keine sind, würde man da gerne singen. Hallo, wer ist denn da? Hallihallo. Hallihallo, Marianne. Kein Reim. So, kein Reim? Heute kein Reim. Ja, na, ja. Ich freue mich ja, dass du dir das zu Herzen genommen hast. Ja, die Männer, die Schlauen, war ja. Auf der Welt. Sag mal, was ist denn jetzt mit der E-Gitarre, Marianne? Ach Mensch, ich hab... Man kann doch auch... Marianne, ich hab dir doch gesagt, es ist nicht so, dass du jetzt unbedingt eine Gitarre haben solltest. Das reicht einfach aus, wenn du jetzt einen jungen Menschen... Ich hab doch keinen. ...der, sagen wir mal, deinem starken Willen halbwegs gefügig ist, dazu bringen kannst, dich auf einer Elektrogitarre nachts um 10:50 zu begleiten. Also, weil du hast doch den Kopf voll von Songs, die raus müssen. Ich muss dir ehrlich sagen, du quillst doch über von Messages oder sagen wir wenigstens von der einen Message. Weißt du, ich finde einfach kein Reimwort auf deinen Kuttner-Name. Das habe ich heute überlegt hin und her. Ja, siehst du mal, die Worte werden immer wieder Spenster. Die wollen sich von dir nicht foltern lassen. Aber lass mal. Marianne, aber darum geht's doch, ja? Darum geht's doch jetzt. Nicht. Marianne, das geht doch erstmal hauptsächlich darum, dir einen Elektrogitarristen zu beschaffen. Ach nee, jetzt, ich denke, du hast... Nee, aber Marianne, sag mal, du rufst aus Brandenburg, rufst du mal an, oder? Natürlich. Von Brandenburg. Bollmannstadt. Aus der Stadt Brandenburg. An der Havel. An der Havel. Du, sag mal, das ist doch jetzt nun wirklich nicht ein kleiner Ort. Mensch, ja. Wie viele Leute wohnen in Brandenburg? 80.000 oder so. 80.000. Ne, da kannst du doch vorstellen, dass die Stadt geradezu schwirrt vor Elektrogitarren. Elektrogitarren spielenden jungen Menschen. Da wird es dir doch gelingen, den einen oder anderen aufzureißen, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist natürlich ein extrem unpassendes Wort in diesem Zusammenhang. Nee, sag ich ja. Ich auch nicht. Kennenzulernen. Was? Kennenzulernen. Mit einer nee, aber du sollst, nee, darum spricht er von Kennenlernen, ja, Marianne. Komm mal, ein bisschen mal zu euch. In Brandenburg. Wenn jetzt junge elektrische Brandenburger zuhören, dann sollen die sofort hier anrufen und ich würde einen Schnellkontakt zu dir herstellen. Also wenn jetzt junge Menschen in der Stadt Haf, in der Fritze-Bollmann-Stadt Brandenburg im Besitz einer elektrischen Gitarre sind und den hab nein. Keine Ahnung von einer elektrischen. Naja, der kann dich doch begleiten. Du gibst so die Melodie vor oder sagst, welche Griffe der spielen soll. Ja. Du hast das Herz und den Kopf und den Mund voller Songs. Stimmt's? Mensch. Siehst du, krieg mal hier, jetzt gibt's gleich hier ein paar Zusätze. Hallo? Sag dir mal was. Warte mal, ich du muss mal erst mal hören, ob wir hier einen Elektriker haben. Hallo, wer bist denn du da? Was ist das denn für ein Thema? Wer ist denn da? Jetzt ist der weg, hallo. Da ist keiner. So, jetzt hat ihn wieder rausgeschmissen. Mensch, es gibt so viele Männer. Was heißt, es gibt so viele Männer? Typen. So, Marianne? Ja, ich möchte mal zum Thema was sagen. Warte doch mal, wir müssen jetzt erstmal einen Elektriker finden. Hallo, wer ist denn da? Ach, ein Elektriker. Ja, hallo, hier ist der André. André, rufst du jetzt aus der Fritze-Bollmann-Stadt Brandenburg an? Mann, ich muss dich echt enttäuschen. Und bist im Besitz einer Elektrogitarre, nicht? Nee, tut mir echt leid. Dann bleib mal in der Leitung, ich muss mal jetzt hier einen Elektriker finden. Hallo, wer ist denn da? Ach, gibt's doch nicht. Hallo. Schönen guten Tag. Wer ist denn da? Hier ist Magnus. Magnus, spielst du elektrische Gitarre und bist in Brandenburg ansässig? Leider auch nicht. Oh, dann tut mir leid, dann muss ich dich glorig rausschmeißen oder in die Warteschleife. Soll ich dich in die Warteschleife setzen? Ja, mach mal. Aber ich wünsche der Dame noch viel Glück. Ja. Danke. Naja, wünsch mir mal viel Glück. Finde ich gut. So, bleib du mal in der Leitung mal, Magnus. So, und wo ist denn jetzt... Ich mache jetzt nochmal, hier sind gerade zwei Leitungen frei. Also wer jetzt zuhören kann, männlich oder meinetwegen weiblich, ist egal, oder Marianne? Also das ist mir ein Ziel. Das ist völlig egal. Aber eine elektrische Gitarre muss er spielen können und müsste, sagen wir mal, wenigstens so ansatzweise für einmal in der Woche eine kleine Band mit Marianne gründen wollen. Na, meinst du? Dass man ein paar der Songs auf... Und der müsste hier anrufen, 70 97 110 in Potsdam. 0331, dann 70 97 110. Liebe junge E-Gitarrenspieler, ruft mal jetzt hier an, gründet eine schöne Band mit Marianne und ich hier mein Hi-Hat Radio Ehrenwort, ich bringe euch groß raus. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, ich spiele Gitarre, Mann. Du spielst eine E-Gitarre? Ja, Mann. Und du bist in Brandenburg auch zu Hause? Ja, auch. In der Stadt Brandenburg? Ja, also in Berlin bin ich. In Berlin? Ja, also in der Stadt Brandenburg, nee, da habe ich mal gearbeitet, aber so nicht. Nein, du musst doch in Brandenburg wohnen, weil Marianne wohnt doch auch in Brandenburg. Ihr müsst doch irgendwie auf kurzem Wege zueinander kommen können. Und sie kann ja auch irgendwie rüberkommen, oder? Ach, Quatsch. Mann, tut mir echt leid jetzt. Mann, naja, ich spiele ja E-Gitarre. Und ja, naja, aber das geht doch nicht nur um E-Gitarre, sondern auch um Brandenburg, habe ich doch versucht klarzumachen. Naja, okay. Ja? Ja, Mann. Okay, tschüss. Kann ich nicht nochmal sonst... Was? Gibt's eigentlich noch sonst was zu irgendeinem Thema mit Gitarren? Nee, ja nicht. Nee. Okay. Nee, das war jetzt nur so. Tschüss. Hallo? Ja, ich bin halt Jens. Ja, Jens, du bist elektrischer Gitarrenspieler aus Brandenburg? Nicht aus Brandenburg, aus Berlin, aber mein Verstärker nicht da. Nee, das, ich brauche jetzt einen Brandenburger, der sich... Aber ich habe viele Freunde in Brandenburg. In der Woche einfach mal mit Marianne treffen könnte und den einen oder anderen wichtigen Song aufnehmen. Also ich habe da viele Freunde in Brandenburg. Ja, vielleicht kannst du die mal motivieren. Das ist eine geniale Stadt. Ja, klar ist eine geniale. Viel abgeht. Ja, aber wir brauchen jetzt einen jungen Elektrogitarristen. Ja, dann such mal weiter. Ja, okay, danke dir erstmal. Tschüss. Mal kicken, Marianne. Jetzt, ist doch kein Junge, jetzt kein Alter. Stimmt, Klan und Alter, entschuldige. Ja. Hallo, wer ist denn da jetzt? Hier noch? Hallo? Du machst einen stummen, jetzt haben wir einen stummen Gitarristen. Das bringt ohne Stuhl, das macht die Verständigung unnötig schwer. Der macht keine Fehler. So, wer ist denn da? Hallo, Marianne. Ja, Hallöchen. Wer ist denn da? Ja, ich bin's, Wolle. Wolle. Ach, Wolle. Oh Mann, Wolle, du bist doch aber auch kein Elektriker aus Brandenburg. Nee, aus Berlin. Aber ihr sucht ihn aus Brandenburg, ne? Naja, wegen des kurzen Weges. Marianne kann doch jetzt nicht immer nach Berlin fahren. Nee, das geht nicht. Und Wolle, du willst ja auch nicht jede Woche nach Brandenburg fahren, oder? Ich habe das natürlich ausprobiert, aber das ist ziemlich teuer, habe ich gelesen. Ja. Ich weiß nicht, was kostet so eine Zugfahrkarte, Marianne? Weißt du das? Nee. Hm. Ich fahre mit Fahrradfülle. Mit dem Fahrrad ist doch viel zu weit. Naja. Fahrradfahren? Na und dann hinten noch eine E-Gitarre und einen kleinen Verstärker drauf, ist doch auch blöde. Ach. Mann, ey, ich glaube, das wird hier heute nichts mehr mit dem Marianne beglückungselektrischen Gitarrenprojekt. Wolle, ich danke dir erstmal, ja? Zurück zum Thema. Okay, warte mal, wir versuchen mal hier noch einen. Hallo? Hallo? Hallo, wer ist denn da? Ja, Stefan. Sag mal, du, warum bist du so leise? Kannst du mal ein bisschen lauter sprechen? Jetzt da. Noch lauter. Noch lauter. Ja, jetzt ist okay. Bist du aus Brandenburg und spielst elektrische Gitarre? Das nicht, aber ich bin Elektriker. Ah. Aus Brandenburg. Marianne, hör bitte auf zu lachen. Ich mach doch hier eine lächerliche Figur, wenn du jetzt dazu lachst. Nein, aber ein Elektriker. Ey, Kuttner, ich soll dir fragen, ob alles klar ist hier. Was los? Ich soll dir fragen, ob alles klar ist. Ja, klar ist alles klar. Ja, siehst du. Pöbel hier mal nicht so rum. Vielleicht hättest du nicht mal Interesse, elektrische Gitarre zu lernen? Ja, warum nicht, wa? Naja, und dass du mal mit Marianne eine schöne, also ansatzweise eine Band aufmachst? Oder eine elektrische Liedermacher-Kombo? Naja, muss ja nicht elektrische Gitarre sein, oder? Doch, muss eine elektrische Gitarre sein, sonst kommt ihr doch uncool rüber. Ja, na, warum? Akustische Gitarre ist auch nicht schlecht. Sag mal, du bist der Elektriker und nicht Icke. Krieg mal, du musst mal ein bisschen Berufsstandsstolz haben. Naja, klar, aber... Oh, geil. Klingt ja viel besser, oder? Nee, Quatsch, jetzt schmeiß ich dich hier raus. Und jetzt machen wir ja noch einen allerletzten Versuch. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo. Ja, bist du, na, du rufst doch nicht aus Brandenburg an, oder? Nee, ich rufe aus Berlin an, aber ich wohne in Werder. Und ist ganz nah an Brandenburg. Du wärst jetzt bereit, jede Woche zu Marianne zu fahren und mit dir einen neuen Song aufzunehmen? Naja, vielleicht alle zwei Wochen, wenn ich Zeit habe. Ach Quatsch, alle zwei Wochen, wenn ich Zeit habe. Und dann hast du von den zwei Wochen jede fünfte Woche Zeit, dann wird es alle zehn Wochen. Fünfmal Nein, im Jahr ist mir zu wenig. Ich würde versprechen, alle zwei Wochen fahre ich hin. Warum naja, nicht? Oder ihr macht, meinetwegen könnt ihr auch alle zwei Wochen zwei Songs aufnehmen, aber so, dass in jeder Sendung ein elektrischer Marianne-Song da wäre. Das könnten wir machen. Das könnt ihr machen. Ne? Na super, ist doch großartig. Sag mal, wenn ich euch jetzt hier runterziehe, versucht mal miteinander zu reden. So, ich rede jetzt mal hier oben weiter und ihr könnt untereinander weiterreden. Man hört euch nicht im Radio. Aber mal sehen, ich weiß immer nicht, ob das funktioniert. Habt ihr euch miteinander verständigen können? Na, noch nicht. Marianne, hallo? So, jetzt doch nicht. Jetzt macht das normal. Ich ziehe bloß mal eure Leitung hier runter. Ich will wissen, ob ihr miteinander reden könnt. Redet mal jetzt sofort miteinander. Hallo. Geht das? Aus Werder. Ging jetzt? Hallo. Hallo. Hat das funktioniert? Nee. So, dann. Dann spiele ich jetzt hier eine Musik und nehme deine Telefonnummer auf, Marianne. Und wie hieß der andere? Was? Wie heißt du? Ach so, Matthias. Matthias. Ja. So, dann. Matthias, kannst du auch eher so eine etwas punk-orientierte Gitarre spielen? So, dass es so ein bisschen dremmelt? Ja, könnte man machen. Ja. Ja, was heißt denn, kannst du das oder kannst du das nicht? Ja. Jetzt, ich leg mal hier nochmal meinen Lieblingsgitarristen. Ah, nee, ist nicht, aber immer, dass es sich ungefähr so ein bisschen so Garagenpunk-mäßig anhört. Also jetzt zum Beispiel, hör mal kurz hin. So müsste sich das ungefähr vom Sound her anhören. Hör mal. Sowas kriegst du sowas hallo? Hin? Hallo? Ja. Hallo. Ja, ich bin, hörst du mich? Oh, jetzt spinnt der rum. Ich wäre verrückt. So, ich mache jetzt erstmal Musik und dann versuche ich mal, ja, euren Kontakt hier wieder herzustellen. Ich habe den falschen Schalter in der Hand. Ei. Oh, warte. Mann, ey. Den als Gitarristen, Marianne, da kriegst du einen Schlag nach dem anderen. Dein Thema ist doch... Ich mache jetzt erstmal Funny Fun, dann wir können ja auch Nachrichten weiter telefonieren. Thema ist doch ja nicht heute. Okay. Wohin gehst du, mein Kind, wenn der Regen rinnt und das Haar hängt dir nass ins Gesicht? Wenn dein Gestern wie Glas zerbricht und dein Morgen wie Sand zerrinnt, wohin gehst du? Mein Kind, im Regen stehen die Bauarbeiter, warum machen sie nicht weiter? Die Leute stehen, sie gehen nicht weiter, denn die Angst ist ihr Begleiter. Ist es die Angst vor Schulden um das Haus, um den neuen Wagen? Ist es die Angst um den Job, ist es die Angst im Bett zu versagen? Wohin gehst du, mein Kind, wenn der Herbst beginnt und die Blätter drehen sich im Kreis? Wenn dein Herz keine Antwort weiß auf die Frage nach Liebe und Glück, begleitest du mich ein Stück? Im Regen stehen die Bauarbeiter, warum machen sie nicht weiter? Die Leute stehen, sie gehen nicht weiter, denn die Angst ist ihr Begleiter. Ist es die Angst vor Schulden um das Haus, um den neuen Wagen? Ist es die Angst um den Job, ist es die Angst im Bett zu versagen? Wohin gehst du, mein Kind, wenn es dunkel wird und der Mond sich kalt oben zeigt?

watch, booty watch, booty watch, booty watch, booty watch, booty watch. Who's your leader? Which is your fuck? Who's your leader? Which is your fuck? Who's your leader? Which is your fuck? Who's your leader? Which is your fuck? Einstein had an idea from the confusion of his knowledge. Then there are a thousand more turning to advantage. They realize the burn board was dead, so they reclaim power through the bomb instead. Another cold, another threat. The shot of the all in deadly ray. Jesus had an idea from the confusion of his soul. Then there are a thousand more waiting to take control. The guilt is so forgiveness for the cross. A distance from the side you have chosen. Whose answers serve you best? Who will save you from confusion? Who will leave you an exit and a comfortable cover? Who will take you up so near their edge but never drop you over? Watch, watch, you watch, you watch, you watch, you watch, you watch, you watch, you watch, you watch, you watch, you watch, you watch, you watch, you watch, you watch. Crash on it. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir widmen uns noch die verbleibenden 20 Minuten der Frage, wie kann man Männer am besten sortieren? Nach welchen Kategorien lassen die sich ordnen? Wer dazu was zu sagen hat, ich kann gerne hier anrufen, 7097 110 in Potsdam, Vorwahl 0331 7097 110. Oder er wendet sich, wenn er seine Chancen gering sieht, und die sind recht gering, weil 8 Gespräche werden hier nicht mehr zu führen sein, der könnte sich gleich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden, da das, was er sagen will, sagen, auf Band aufnehmen lassen, das wird dann in eine entsprechend verständliche Form zurechtgeschnitten und ist dann am Beginn oder im Verlauf der nächsten Sendung hier zu hören. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. 731 39 32. Im Moment ist da besetzt. Ihr müsstet euch also eine Minute gedulden und dann steht der halbautomatische Anrufbeantworter wieder zur Verfügung. So, Marianne. Ja, also jetzt kommst du endlich zum Thema, aber. Sag mal, der Matthias, der ist auf immer weg gewesen. Das ist doch schlimm. Natürlich ist es schlimm. Nee, der aus Werder mit der elektrischen Gitarre. So. Der aber nicht so genau wusste, ob er gut elektrische Gitarre spielen kann. Mann, naja, aber Marianne, das wäre doch echt mal. Na doch klar, irgendwie. Du traust mir was zu. Wollen wir? Nein, nee. Also jetzt ich trau mir was zu. Ja, aber sag doch mal, das wäre doch ein Traum, oder? Du gewissermaßen voll vorne auf der Bühne, richtig wild rausgeputzt, ja. So Tiger-Leggings an, hä? Aha. Ja, und die Haare so ein bisschen, grell blond gefärbt hoch, und mit Coca-Cola hochtupiert. Hochstehend die Haare. Ja, das wäre doch schick, hä? Mhm. Ich glaube, du könntest die neue Tamara Danz sein. So, nun jetzt kommen wir zu den Männern. Wäre doch nicht schlecht, oder? Mensch, willst du nur wissen von mir, Männer? Ja, und dann so ein cooler Elektro-Gitarrist. Ach, Mann. Marianne, sag mal, kannst du mal nur über Männer reden? Pass mal auf. Bist du besessen, Marianne, von Männern? Wollte ich nicht einteilen in Kategorien? Ja, wollte ich einteilen. Siehst du. Und du? Mensch, weißt du, was das für viele Arten gibt? Nein, die erste Art ist der Kriegstreiber. Das irrst du dich. Na gut, los Marianne, also, dann sortier mal jetzt hier die Männer. Erstmal sortiere ich welche ein, und zwar unter der Spalte Weisheitspickel. Spalte ist gut, ja. Was? Schlappnudel jetzt auch. Das ist die andere Kategorie. Mhm. Blender? Profimacher. Was ist denn ein Profimacher? Profimacher? Ja. Weißt du was? Das sind Profis, denkt man. Aber das sind nur Macher. Ach so. Ja, aber ein Macher ist doch okay. Ja, aber Macher. Bloß Macher mit dem Mund. Macher. Na ja, Mundmacher musst du wieder nennen. Dann gibt die Alkis. Ja. Die Alkis. Die sind sympathisch, oder? Oh. Da habe ich vor kurzem erst ein Lied geschrieben, aber ist egal. Siehst du? Und sitzt jetzt mit elektrischer Gitarre, Marianne, du wärst dicke da. Echt? Ja. Da hätten wir voll eine schöne Suffgehymne, das wäre doch prima. Wie geht denn da der Refrain ungefähr? versuchte die so, ich hab vor kurzem ihn gesehen, der konnte nicht mehr gerade gehen. Ja, jetzt stell mal vor, Gitarre dazu. Ich stütze mich auch noch auf seinen Hund. Halt, Marianne, warte mal, dann machen wir das mal, nee, dann probieren wir das mal aus, um einfach zu zeigen, dass das möglich ist. Dann lege ich jetzt doch noch mal Kim Fawley ein. Mensch. Und du müsstest versuchen, dich so musikalisch ein bisschen auf den Rhythmus einzulassen. Ach du Lieber. Verstehst du? Und den, also der singt zwar selber und singt irgendwas anderes, aber du singst einfach drüber. Ach, das kriegen wir doch hin. Genau, natürlich, so einen elektrischen. Wo ist denn jetzt? Oh, jetzt muss ich. Marianne, du musst jetzt versuchen, den Text im Kopf zusammenzukriegen. Ich versuche die CD zu finden, ja? Und dann probieren wir das mal. Ach, das geht bestimmt. Ey, ich sagte, du kommst groß raus. Das ist der Song Animal Man und das passt ja eigentlich, oder? Also so der tierische Mann. Du bist edel da. So, Marianne, du müsstest dich jetzt einrufen. Jetzt geht die Musik gleich los. Ach du Lieber. Und dann lass mal einfach so ein bisschen Intro, 10 Sekunden gehen. Und wenn es dann ist, dann boah, rin, wie eine Rockröhre, ja? Marianne, das kriegen wir hin. Los. Und ab jetzt. Ruf dich ein, Marianne. Ja. Und wenn du denkst, du musst singen, dann sing einfach los. Nee. Jetzt muss es gleich passen, glaube ich. Ich hab vor kurzem ihn gesehen. Hey! Er könnte nicht mehr gerade gehen. Super, Marianne. Ja, ja. Er setzte sich auch noch auf seinen Hund. Ja. Und sah nicht gerade aus gesund. Hey, Marianne, lass es rollen wie ein großes Rad. Der ist halt in kleinet allerlei. Genau, lass es kommen, Marianne. Nur weltbekannten Sauberei. Aggressiver, Marianne, härter. Ja, den Alkohol macht weiter, die Zunge, die wird locker und Jan vom Schluss. Noch fetter, Marianne, noch fetter, du musst aber mehr drücken. Und was? Ja, du musst mehr schauten. Du guter Letzt, setz niemals dir im Leben dein Schluck, die Flex. Super, Marianne. Ach nee. Ey, das ist großartig. Ach komm. Doch, ehrlich. Die Melodie ist ja. Die Kollegen hier im Studio sind erschüttert, weil die besinnungslos Handybanged haben. Ja. Doch, wirklich. Nee. Ich kann als Zeugen hier gleich meinen Kollegen Auerbach reinholen. Ey, pass auf, ich sag. Und der ist ein alter Stones-Fan und Auskenner. Ach komm. Marianne. Pass auf, der gibt auch noch Hohlköppe. Wen meinst du jetzt? Meinen Kollegen Auerbach? Nein. Spinnst du? Nicht. Der ist super Nein, nett. Die Kategorien. Nee, jetzt wir lassen jetzt mal eine kurze Musikkritik. Kollege Auerbach, ob du mal kurz hier rinkommen könntest? Genau, der hat genau zugehört. Meine Melodie. Und der, mit dem habe ich vorhin noch gefachsimpelt über die Idee. Ach nee. Dass du wirklich elektrische Begleitung brauchst. Und ja. Im Grunde bräuchtest du noch ein Schlagzeug, aber ich glaube, eine E-Gitarre wäre auch erst mal ganz gut. Peter. Marianne? Nee. Peter, du bist ein alter Stones-Kenner und Fan, oder? Ja, super, brillant. Du kennst einfach mal und brillant. Du hast jetzt zugehört. Rhythmisch, super. Ja, ja. Ja, klasse. Und das hat dich getroffen wie ein Blitz aus dem heiteren Himmel, ja, oder? Damit ja, war ja. Jetzt nicht zu rechnen an der Stelle. Ja, bin aufgesprungen und dann ging's los. Jetzt, ja. Ja, Marianne, es war einfach mal großartig. Und Peter, sei ehrlich, wir haben vorhin drüber geredet, wenn Marianne bräuchte eine elektrische Gitarrenbegleitung, oder haben wir gesprochen also drüber? Also für Van Halen wäre das ein Ohrenschmaus gewesen. Siehst du? Ja. Marianne, der macht keinen Quatsch, der meint das ernst. Es war gerade Muttertag verschwunden. Wie oft hast du die Stones gesehen? Fünfmal, sechsmal? Fünf, sechsmal hat er die Stones gesehen. Also der hat Vergleichsmaßstäbe. Also pass auf. Und würde sich auch verkaufen, oder Peter? Was denkst du? Ja, sicher. Da bin ich mir ganz sicher. Ach Mensch, meine Melodie gefällt mir besser. Ach nee, ey, das war irgendwie genial. Was zusammen? Ja. Das Problem ist, glaube ich, immer der Sprung vom Liedermachertum hin zu wirklicher Rockmusik, die so aus dem Bauch kommt. Ja, man muss dran glauben, ne? Ja. Ja. Siehst du, ja. Hey Marianne, du musst einfach dran glauben, du musst alle Zweifel wegwischen. Alle Zweifel weg. Ja, und du musst dir wissen, auf meinem Glauben, der vorhanden ist, und jetzt auch noch der Glaube von Peter Auerbach, surfen gewissermaßen. Ja, wir machen so eine Art Glaubenswelle und du oben Alabasterkörpern surfst du gewissermaßen. Verstehst Ach, du? Weißt, kommen auch schon aufgehen? Anrufe. Marianne-Fanclub. Siehst du? Ja, ja. Pass mal auf, Kutner. Marianne. Mir heute einen kleinen Reim. Danke, Peter Auerbach, der Spezialist. Hast du gehört? Na los, Marianne, die alte Wortfolterin. Na los, mach mal ruhig. Kann es sein, dass man von meinen Steuern auch Waffen kauft? Dann fange ich so laut zu schreien an, dass man mich in Afrika noch hören kann. Marianne, ich glaube, mit dem Lachen hast du eben die wirklich, die, also diesem Reim dann noch die letzte Würde genommen. Und war also, jetzt, glaube ich, schon ein nicht besonders würdevoller Reim, ja. Ey, wissen wir ein paar Kategorien? Ja, mach mal. Hast du bestimmt noch eine Liste frei. Harmonieengel. Hm? Ja. Hohlnuss. Ja. Embryo. Knallbonbon. Marianne, sag mal, jetzt hast du jetzt hier bloß irgendwie eine Liste deiner schönsten Worte zusammengetragen. Weichei. Ja, Weichei ist klar. Flachzange. Farbmessel. Ja. Schluckspecht. So, Marianne. Noch einen und dann ist Schluss. Oh, Lügenbold. Lügenbold. Meine, bleib du mal vorsichtshalber hier in der Leitung, weil die alle Leitungen sind alle voll. Ich nehme an, die sind jetzt alle Fans. Wann kriegen dein Fahrschein? Die jetzt bleiben. Naja, ich muss noch den dritten erst noch zusammen. Hast noch keinen Konterfall drauf? Nee, noch nicht. Mike noch. Ah. Wer ist denn da in der anderen Leitung hier? Oh, hier ist der Mike, wa? Mike, du bist elektrischer Gitarrenspieler. Ja. Aus Brandenburg? Ja. Was? Ehrlich? Ja, klar. Ehrenwort? Ja. Mike, du lügst nicht? Nein. Und du hättest großes Interesse, mit Marianne eine schöne Band zu gründen. Ach, cool. Ja, warum nicht? Jo? Die Fantastischen Zwei oder so. Naja, aber so richtig ein bisschen Garagenpunk könntest du auf deiner Gitarre auch so hinmessern. Kriegen, ja. Ja? Also das muss richtig dreckig klingen. Ja. Schaffst du richtig hart. Irgendwie voll richtig fieser Verzerrerin. So. Richtig dirty, wie wir sagen. Ja, genau. Würdest du hinkriegen? Ja. Wo wohnst du? In welcher Straße wohnst du? Ich wohne in der Brahmstraße. Brahmstraße. Marianne, ist das weit weg? Brahmstraße, schreibt. Habt ihr da eigentlich verschiedene Stadtteile, so in Brandenburg? Lohnt sich ja nicht für 80.000 Görden. Leute, oder? Pardon? Wo? Görden ist der Stadtteil. Ja, Görden. Görden. Wo wohnst du, Marianne? Icke? Ja, stadtteilmäßig. Wünsdorfer Land. Ja. Wie weit ist denn jetzt der Wünsdorfer Landstraße? Will. Wie Wilhelm. Will? Ja, da hinten, ja, klar. Hm? Wie lange braucht man da mit dem Fahrrad? 20 Minuten bis Görden. 20 Minuten? Mit dem Sechsten musst du fahren. Mit dem Sechser? Jank. Ja? Mit dem Sechser Jank musst du fahren. Ja. Sag mal, dann könnten wir das jetzt so verabreden, dass ihr jetzt im Verlaufe dieser Woche vielleicht noch mal einen ersten Song herstellen würdet. Jo. Aber ich denk mal nicht am Donnerstag, oder? Was heißt nicht? Na nee, am Donnerstag bist du beschäftigt, ist klar. Himmelfahrt. Genau. Ja, da hat er doch zu tun. Wieso? Da hat er nichts zu tun. Na doch, da muss er sich doch. Na, da muss er sich doch betrinken. Wieso denn? Na, weil muss man doch machen, das ist doch Herrentag. Ach. Natürlich. Da fahren wir bis auf dem Fahrrad durch die Gegend hier. Genau, seid ihr auf Fahrrad, bis auf dem Fahrrad fahren. Ja, und? Ja, na, macht er nicht am Donnerstag vielleicht irgendwie, dass ihr euch am Wochenende vielleicht mal trefft? Ach, der fährt doch bestimmt nach Wilhelmsdorf, wenn er jetzt eine Fahrt macht. Ach, Quatsch. Nein. Im Wald. Nein. Nein. Mann, im Wald, was doch. Mann, außerdem ist doch jetzt noch nicht. Marianne, du bleibst mal schön am Donnerstag zu Hause. Der, wie heißt du? Ich, Marianne. Der junge Mann? Nee, Mike. Mike. Naja, Mike, der fährt mal schön am Donnerstag ein bisschen ins Grüne raus, ins Blaue. Ja? Und ihr könnt euch ja dann vielleicht am Freitag oder Samstag oder so treffen. Und den ersten, hat jemand von euch so ein Kassettengerät? Marianne, jetzt halt doch mal die Klappe. Hat einer von euch ein Kassettengerät, wo man so Kassetten aufnehmen kann? Ey, Kutner. Marianne, jetzt soll doch mal, erstmal ruhig. Ich kann Samstag nicht. Ich koordiniere das schon. Ich bin euer Manager. Ich ordne das alles schon. Keine Bange. So, Mike, hast du denn ein Kassettengerät, wo du mal so aufnehmen kannst? Ja, klar. So eine Karstadt, 50 Markteile, irgendwas? Nee, naja, so ein Ghetto-Blaster, meinetwegen. So, mit Mike-Anschluss, wisst ihr? Und ein Mikrofon hast du auch? Ja, ja. Dass man das so auf den Tisch legt und du dann deine E-Gitarre und einen kleinen Verstärker hinbaust und Marianne schön singt. Ja, genau. Ja? Ja. Würden wir hinkriegen. Das macht er auch. So, Marianne, jetzt sag mal was. Ganz kurz. Ja. Sonnabend, da habe ich meine Kinder im Garten, da machen wir das Programm. Naja, vielleicht abends, wenn die im Bett sind. Nee, das sind 11 Kinder und die. Was ist ein Freitag? Was ist ein Freitag? Nee, der kann ja Sonnabend kommen, wenn er will. Mann, du kannst doch da nicht deine Kinder auf den los setzen, da wird er da verrückt. Das ist unser Programm für Krugparkfest. Ach naja, uff, da hat er aber kein Interesse dran, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Na ehrlich. Du kannst doch jetzt nicht gleich mit so einer bandspalterischen Maßnahme anfangen, bevor die Band überhaupt zustande gekommen ist. Kannst du selber mal kommen und zuhören. Ach na, ich auf den Kindergeburtstag? Ach. Das hat doch mit Geburtstag. So, Marianne, so wann wollt ihr euch denn nun mal, Sonntag, was ist mit Sonntag? Nein, Sonnabend kann er kommen. Marianne, da musst du doch aber auch Zeit haben, dann müsst ihr doch den Song einstudieren und aufnehmen. Dann machen wir das abends. Den Song, die machen wir. Pass mal auf, am besten ihr ruft euch einfach mal an, oder? Marianne, ich spiele mal jetzt eine Musik und nehme euer beider Telefonnummern auf. Und ja, dann könnt ihr gleich im Anschluss mal telefonieren. Hört mal zu, dann telefoniert ihr miteinander, macht einen Termin aus, nehmt einen Song auf und schickt den vielleicht am besten mit der Post hierher. Mhm. Das wäre das Einfachste. Mike, kannst du schreiben? Ja, klar. Ja, komm, jetzt hau nicht so auf die Kacke, ja? Ja, das hab ich gerade so gelernt noch, ja. Gut. Dann schreib mal jetzt gleich mit. Hast du einen Stift in der Nähe? Ja, hab ich. Wir kommen dich besuchen. Marianne, wenn ihr, sagen wir mal, wenn 5 prima Songs da sind, dann machen wir ja ein schönes Studiokonzert. Ach Mann. Ja, ehrlich, aber ein bisschen Vorarbeit muss sein. Erstmal eine Demokassette zusammenstellen und dann. Wenn Brief an Fritz, dann Postfach 909000 14439 Potsdam. Hast du mitgekriegt, Mike? Ja, ja. Fritz, schreibst du Sprechfunk oder Kuttner noch runter? Ja. Und dann Postfach 909000 in 14439 Potsdam. Mhm. Okay? Ja. Und dann müsstet ihr die Kassette aber wahrscheinlich am besten am Sonntagabend einstecken. Dass die Dienstag hier ist. Da wird in Brandenburg keine Post abgeholt. Naja, aber dass sie gleich Montag früh raus ist. Ja. Und dann hoffentlich Dienstag hier. Ja. Ich drücke euch die Daumen. Du, Kuttner, warte mal. Ja. Könnt ihr bitte nochmal grüßen? Naja, aber nur weil du Musiker bist, quasi. Ja, kurz, ja. Ja. Und zwar grüße ich alle CB-Funker aus Brandenburg, insbesondere die Seerobbe. Genau. Du sag mal. Kennst du eigentlich noch, Mike, kennst du noch einen Schlagzeuger vielleicht? Oh, das darf nicht wahr sein. Klingt natürlich eine Spur fetz, ja. Ja, der Carsten hier, der neben mir sitzt. Super. Oder Marianne, ja, ob Hintername. Marianne, ob du vielleicht deinen Hintername in Richtung Görden da bewegen könntest? Mein Hintername? Dein Hintern, dein Körperchen. Mein Hintern? Ja. Na, ich wollte einfach fragen, ob du auch mobil bist. Nee, ob du vielleicht. Die müssten erstmal zu mir mal kommen. Die müssen sich bei dir vorstellen? Natürlich. Hey Kinder, wenn ihr da hin jetzt saubere Fingernägel, ordentlichen Scheitel. Nee, stimmt ja nicht. Was denn? Cool sein. Cool, also entweder cool oder mit sauberen Fingernägeln. Ach Mann. So, jetzt bleibt ihr mal beide in der Leitung. Ich nehme eure Telefonnummern auf und sag die dem jeweils anderen weiter, ja? Und spiele hier erstmal eine Musik. Ich glaube, das wird doch fast die letzte Musik sein. So, bis gleich. Ja, ich ärgere mich. Alter, ich find dich nicht mehr scharf. Alter, du machst mich nicht mehr an. Alter, ich mach dich überhaupt nicht mehr. Alter, du hast mich enttäuscht. Lieber eine Flasche Bier als Freund, als eine Flasche als Freund. Lieber eine Flasche Bier als Freund, als eine Flasche als Freund. Alter, fass mich bitte nicht mehr an. Alter, jetzt wird's unangenehm hier. Alter, du bist mir unsympathisch geworden. Alter, ich steh nicht mehr auf dir. Alter, glotz mich bitte nicht so an. Alter, ich komm da nicht mehr drauf. Alter, ich versteh dich überhaupt nicht mehr. Alter, du hast für mich keinen Wert. Lieber ne Flasche Bier als Freund, als ne Flasche als Freund. Lieber ne Flasche Bier als Freund, als ne Flasche als Freund. Alter, jetzt wird mir einiges klar. Alter, du bist für mich nicht geboren. Alter, ich hab gemerkt, du bist nicht mein Fall. Alter, geh mir aus dem Licht. Wahrscheinlich hast du dir das anders gedacht. Doch ich hab mich gegen dich entschieden. Tut mir leid, wenn ich das jetzt kränkt. Aber du stehst mir bis hier. Lieber ne Flasche Bier als Freund, als ne Flasche als Freund. Lieber ne Flasche Bier als Freund, als ne Flasche als Freund. Alter, deine Eltern tun mir leid. Ich weiß nicht, wie deine Arbeitskollegen das mit dir aushalten. Alter, werd jetzt bitte nicht dramatisch. Alter, sieh doch endlich ein. Lieber ne Flasche Bier als Freund, als ne Flasche als Freund. Lieber ne Flasche Bier als Freund, als ne Flasche als Freund. Greta Schloch wartet, nicht zum ersten Mal hier in der Sendung zu hören. Mir bleibt eigentlich nichts weiter übrig, als mich zu verabschieden. Oder auch, ihr könnt euch auch untereinander verabschieden. Hallo? Ja, hallo. Ja, jetzt können wir alle nur noch Tschüss sagen, oder? Ja, tschüssi. Cool. Tschüss, wir hören uns, glaube ich, auf jeden Fall am Sonntag wieder und dann nächste Woche. Sonntag, der 16. Sonntag, der 16. Warte mal, wir kicken mal. Ja, irgendwie so. Irgendwie so, ja. Ja. Prima. Okay. Danke. Das wird lustig. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, der Ball war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Mädchen sprach von Liebe, die Mutter war von ihm. Nun ist die Welt so trübe, ihr Witwe hielt ihn schlimm. Nun ist die Welt so trübe, ihr Witwe hielt ihn Schnee. Ich kann zu meiner Reise nicht wählen mit der Zeit, muss selbst den Weg mir weisen in dieser Dunkelheit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte. Night Flight. endlich, endlich, endlich. Sie ist da, die neue Mike Ness, beziehungsweise ich halte sie in Händen, denn ein bisschen länger ist sie schon auf dem Markt, seit Mitte April. Cheating at Solitaire, nicht so einfach zu bekommen in Deutschland als Import, aber immerhin, jetzt ist sie da und sie wird ein Schwerpunkt sein in diesem Night Flight auf Fritz, zu dem ich euch ganz herzlich begrüße. MC Lücke, der Name wie gewohnt am Mittwochmorgen und ja, wie gewohnt auch in diesem Jahr die zwei Rubriken. Zum einen der Rückblick auf den gestrigen, wenn man vom Abend ausgeht, Soundgarden und dann eben eine CD, die wir uns ein bisschen intensiver anhören werden. Und wenn die mal nicht da sein sollte, was aber bisher nur einmal vorgekommen ist, dann gibt es ein kleines Bandporträt. Das waren mal die Waterboys in diesem Jahr. Ansonsten hatte ich eigentlich immer eine CD und Cheating at Solitaire, das Soloalbum vom Social Distortion Mastermind-Sänger, Gitarristen Mike Ness, also im Vordergrund. Und der Rückblick auf den Soundgarden kann natürlich nur Blumenfeld sein. Gestern haben wir euch live und exklusiv eins der beiden Konzerte aus der Kalkscheune präsentiert vom 22. April und daraus noch einmal die besten Songs gegen 1 Uhr 35. Was sonst noch im Programm ist, zum Beispiel New Model Army. Da gibt's nichts Neues, aber alten Wein in neuen Schläuchen. Das soll heißen, die Live-Raritäten von The New Model Army. Und ja... Rainbow. Genau, mit Vengeance vom Album Live Rarities, ganz neu. Charges, billions of dollars. prima Nummer, oder? To Earth with Love. Und das Ganze stammt von einer neuen britischen Band, die sicherlich für Furore sorgen wird. Der Name Gay Dad. Und das ist nicht etwa ein Wortspiel, sondern das bedeutet schlichtweg schwuler Papa. Und tja, diese Band erinnert an vieles, zum Beispiel an den Manchester Rave. Und wie Peter Auerbach, unser Techniker, sofort bemerkte am Anfangsriff schon, auch an die Rolling Stones. Die Plattenfirma hätte lieber gerne so David Bowie, Roxy Music, immer noch ein bisschen Glamrock orientiert. Aber das zeichnet zumindest diese Single meiner Meinung nach nicht aus. To Earth with Love, Manchester Rave meets the Rolling Stones. Gay Dad heißt die Band. Unverkennbar dagegen Electronic, auch auf dem neuen Album Twisted Tenderness. Johnny Marr und Bernard Sumner sind zurück hier mit dem Titelstück. Sad thing, and there's no one else to blame. Never let that